In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Dieter! Und jetzt alle! Champions League Versager, Besieger! Champions League Versager, Besieger! Champions League Versager, Besieger, VfB. Ja! Ich komme gar nicht mehr aus dem Klatschen raus. Juhu! Das ist ja wie bei jedem, wie heißt das, Musikantenstadel, da klatschen die ja auch die ganze Zeit weiter einfach, auch wenn die Moderation ja, schon läuft. Aber die sind alle tot, die da im Publikum sitzen. Da sind nur so Schnüre, die Hände. Ja. Die Augsburger Puppenkiste. Ja, da gab es auch eine tolle Criminal Minds-Folge, die um das Gleiche ging. Aus dem Musikantenstadel? Ja, nee. Hä? Hm? Also ich muss ja sagen, es ist heute die Dieter-Weltpremiere. Ich sitze bei uns im neuen Wohnzimmer, im der allererste Podcast-Ausgabe in unserem neuen, riesen, 63 Quadratmeter großen Baustellenwohnzimmer, was wahrscheinlich nie fertig wird. Ich hör mich doppelt. Ja, Moment. Weil ich den Stream bestimmt noch anhab hier. Ne? Auf ja, das ist richtig. Wenn du den Stream noch anhast, dann hörst du dich doppelt. Dann mach den mal laut aus. Das ist wahrscheinlich aber auch das letzte Mal. Ich sitze hier mitten auf der Baustelle mit einer Pfeife. Die Pfeife mit einer Pfeife, Ricky, danke. Und ich rauche 187 Straßenbahn-Tabak. Von Jesus? Dieses junge Raffkamera, die Stars, weißt du, meine Jungs haben Tabak gemacht und haben mir den gegeben. Cool Bitch, das ist Pfirsich und Cool Wave, das ist Eisbonbon, habe ich gemischt. Geil, oder? Nicht schlecht. Mhm. Ricky, bist du noch da? Ich bin da, ich höre aufmerksam zu. Ich habe ja zum Pocho gerade schon gesagt, dass ich mich mit dieser ganzen Pfeife-Raucherei überhaupt nicht auskenne. Und hör einfach mal aufmerksam zu, was da so abgeht. Wettergold richtig bei mir. Also ich bin ja voll im Game drin. Ja. Gestern in unserer, am Samstag war 2 Jahre Dubai Lounge. Ne? Das ist die Shisha-Bar schlechthin hier in Langhagen. Es gibt zwei. Und da war 2 Jahre, 2 Jahre Dubai Lounge. Und wir kamen hin gegen 12 abends. Und das Buffet, es wurde uns angekündigt vom Besitzer Babusch, inzwischen ein guter Kumpel von mir geworden. Es gibt auch ein großes Buffet. Nun, liebe Freunde, was diese Brüder unter großem Buffet verstehen, ist 8 Alu-Wannen mit Chicken Nuggets, Wedges, so kleine Käse, Weintraubenspieße. Ah, es gab auch eine Tüte. Die sind toll. Hat er toll gemacht. Wir haben ihm angeboten, zur Third Anniversary werden ich und meine Jungs werden ihm das Buffet kostenlos machen. Er muss nur die Produkte kaufen, wir machen das. Also das konntest du wirklich nicht mit ansehen. Es war ein Trauerspiel. Ich schicke euch mal ein Foto. Es ging nicht anders. Ich musste ein Foto machen. Es war wirklich ein Trauerspiel. Aber ich liebe den Laden inzwischen. Wir sind da zweimal die Woche. Entschuldigung. Einfach, das ist meine Kneipe, weißt du? Pocho geht wahrscheinlich bei sich ins Bütchen um eine Ecke. Mhm. Und ich gehe einfach in die Dubai. Weil es ist einfach schön. Ich kenne da jeden Kellner, die Besitzerfamilie. Ich finde das einfach wunderschön. Es ist natürlich es ist natürlich Hardcore-Klischee. Ne? Es gibt immer hier Küsschen da, dies, das und Umarmung und so. Und ja, Sefka, bringst du mal Kohle, Junge? Das ist natürlich da so. Aber inzwischen bin ich völlig gentrifiziert, reverse-gentrifiziert und ich liebe es da. Es ist einfach schön. Wir müssen da, wenn wir nächstes Jahr unser Live-Spiel haben und das in Hannover sein sollte, dann gehen wir in die Dubai zu dritt. Es wird wunderschön. Man kann auch schöne Cocktails da trinken. Die schmecken aber immer unterschiedlich. Das muss man wissen. Also der gleiche schmeckt immer unterschiedlich. Naja, wir haben letzte Woche irgendwann oder vorletzte dreimal denselben Cocktail bestellt. Mir schmeckte er sehr gut. Meiner Bestie schmeckte er nicht. Und einem Kumpel schmeckte er so lala. Und das habe ich mir gedacht, das gibt's doch, das ist doch voll lecker. Das gibt's doch nicht. Habe ich alle mal probiert und die schmeckten alle drei unterschiedlich. Also das muss man wissen, aber das ist ja auch charmant. Das ist Charme. Wer ist ja, denn aber schon beim Cocktail trinken, da ist immer so mit Charme so eine Sache. Weißt du, wenn du dann schon vorher irgendwie ein bisschen vorgeglüht hast, was bei mir ja meistens der Fall ist, um ein bisschen Geld zu sparen und ich dann rotzevoll in der Cocktailbar sitze und die Kellnerin anmache mit, ich hätte gerne mit dir mit Sex und ja, würde ich dir da nicht empfehlen, wirst du erschossen. Dann kriegst du eben, dann wirst du bei solchen Etablissements eben erschossen. Und naja, egal. Ja, aber gut, muss man durch. Ist schön. Ich finde es wirklich super charmant und schön. Und wir warten tatsächlich. Es gab, also es geht jetzt nicht, die andere heißt Arena Lounge. Ne? Ja, das ist natürlich, es gibt diese zwei Lager in Langhaar. Ah ja, so Westside und Eastside, oder? Ja, ja, mein Friseur zum Beispiel ist der Cousin vom Besitzer der Arena Lounge. Da höre ich immer ein paar Geschichten. Unter anderem gab es schon den Fall, dass, ich weiß nicht mehr, wer verwechsel ich immer, der Besitzer der einen Bude in die andere reingegangen ist, original mit einem Rucksack voller Banknoten. Und stellte die Offerte, man möge doch bitte hier gehen. Fand ich sehr interessant, dachte, das gibt's eigentlich nur bei einem irgendwie der Pate-Spin-Off oder so, aber es scheint es wohl wirklich zu geben. Ja, schön. Ja. Ähnlich ist ja, wie der Pate ist ja auch, um die Überleitung zu finden, der Trainer der Stuttgarter im Moment. Taifun? Es ist Taifun. Es ist ein reiner Taifun. Taifun? Taifun. Ich find's schön. Ricky, ist das Taifun? Es geht ab bei uns, kann ich dir sagen. Stuttgart geht ab. Hier. Ist das Taifun, wirklich? Nee, ich habe auch jetzt genügend behinderte Wortspiele gehört. Zum Beispiel, Bild zieht den Korkhut. Ja, das ist mir echt dumm, sowas kommt. Also das ist so behindert. Super. Also das gibt es wirklich nicht. Das geht mir schon wieder sowas von auf den Sack. Vor allem ist mir das jetzt zu sehr gleich wieder in die andere Richtung. Nachdem ja am Anfang alle, inklusive mir, sehr, sehr skeptisch waren, bis hin zum prophezeiten Abstieg, ist es jetzt so, dass das Korkut im Endeffekt schon als Nachfolger für Kovac gehandelt wird. Also das ist mir einfach zu viel dann gleich wieder in die andere Richtung. Der hat mit Sicherheit einen guten Job gemacht und wir sind auch hier alle sehr zufrieden, wie es momentan läuft beim VfB. Auch gestern mit dieser geilen Pressekonferenz fand ich richtig gut, wie das so ablief und wie man sich da einfach präsentiert hat als Bundesligist. Da ist man hier in Stuttgart ganz andere Dinge gewöhnt und ich nehme das gerne mit, aber so eine gewisse Skepsis bleibt einfach. Das hat man als Stuttgarter, glaube ich, an sich. Und ich habe ja im STR-Podcast schon erzählt, dass die Transfers, die da bislang getätigt wurden, wirklich interessante Spiele sind. Junge Spieler, die mit Sicherheit auch eine große Zukunft vor sich haben. Aber man muss dennoch das Ganze so ein bisschen nüchtern betrachten. Alle Spieler müssen auch erstmal nachweisen, dass sie diese Klasse besitzen, die sie dass sie das bestätigen können, was jetzt so über die momentan kursiert. Ja, es ist immer das eine zu sagen, das ist ein Riesentalent und das andere ist dann, das dann auch abzurufen. Und da wurden mit Sicherheit nicht die schlechtesten Leute verpflichtet, auch gerade mit dem Pablo Maffeo, glaube ich, ein Spieler, da würden sich alle anderen Bundesliga-Mannschaften die Finger danach lecken. Ich bin mir sogar fast sicher, dass wenn Pep Guardiola noch Bayern-Trainer wäre, glaube ich, dass er sogar in München irgendwann gelandet wäre. Also das ist echt ein Talent. Ich weiß nicht, wie Reschke das hinbekommen hat, aber das ist ein richtig fetter Move. Jetzt muss er natürlich nur noch zünden und dann bin ich glücklich. Obwohl ich eigentlich, wie gesagt, ja sowieso schon glücklich bin. Ich habe mich sehr gewundert über diese Art und Weise der Darstellung von der Pressekonferenz. Das war ich von Stuttgart gar nicht gewohnt. Einmal so hau ruck mal Spieler aus dem Hut zu zaubern und zu sagen, ja, wir haben ja nicht nur einen, wir haben hier nicht nur zwei, sondern wir haben hier 15 sozusagen neue Spieler. Und das auch auf eine Art und Weise der Präsentation, als ob, mir kam das alles ein bisschen so vor, als ob man in Stuttgart entweder eine Neuausrichtung möchte und die jetzt langsam anfängt, so was Außendarstellung und sowas angeht. Oder das war einfach jetzt mal nur ein Experiment, dahingehend zu sagen, wir können Eier zeigen, dann zeigen wir auch Eier. Ne? So ein bisschen kam mir das vor. Kommt denn das Geld her? Der eine hat ja 9 Millionen gekostet. Ne? Naja, gut, 10. 10. Von wem? 10. 10 sogar. Maffeo 10, dann Bruno Sosa kostet. Das ist ja fast ein ganzer Dybala. Borna Sosa kostet 8 Millionen. Also für den VfB wird da schon richtig Geld ausgegeben. Und das sind ja noch nicht mal die Königstransfers. Also da soll ja noch was kommen. Das Geld, kommt das her? Ja, erstens mal wurde gut gewirtschaftet, muss man ja mal so sagen. Der Verein steht gut da und man hat durch die Ausgliederung ein bisschen Kohle bekommen. Also da ist einfach, sag mal, da wurden einige Dinge richtig entschieden. So, aber wenn du das Geld natürlich jetzt investierst, ist es ja erstmal dann auch weg und du musst darauf hoffen, dass die getätigten Investitionen sich am Ende auch auszahlen. Ja, da ist dann so ein Benjamin Pavard vielleicht das Paradebeispiel, den du für 5 Millionen kaufst und jetzt für 30 bis 50 wieder verkaufen kannst. So funktioniert es dann letzten Endes. Und wenn von den 5 einer durch die Decke geht, sind alle anderen mitfinanziert. Also der Roberto. So eine Art Ausbildungsverein-Denkweise meinst du, die da reinkommt, oder ist die schon länger in Stuttgart vorhanden? Ich finde, es ist nicht Ausbildungsverein, sondern die Mischung ist sehr interessant, weil eigentlich Stuttgart versucht, erfahrene Spieler, die auch ihre Klasse schon auf internationalem Parkett nachgewiesen haben, als Leader zu etablieren. Also gerade Gomez, mit Sicherheit, jetzt ist Aogo nicht der geilste Fußballer, aber er hat genügend mitgemacht, er hat Erfahrung, er hat ein gewisses Standing, glaube ich, in der Mannschaft. Gentner ist natürlich da auch noch zu nennen, der Bartstuber jetzt in der zurückliegenden Saison, Andy Beck, also ich könnte jetzt auch noch Insua aufzählen oder andere. Und dann holt man sich eben sehr junge, großartige Talente dazu, die sich an diese Spieler auch ein bisschen anlehnen können, aber man vermittelt ihnen nicht gleich so das Gefühl, wenn du hier nicht sofort durch die Decke gehst, haben wir ein Problem. Ja, also gerade die beiden schnellen Außenverteidiger, die geholt wurden mit Sosa und auf der rechten Seite jetzt mit Maffeo, die haben halt noch wirklich gestandene Bundesliga-Profis neben sich. Ja, Insua und Beck, da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, sollten beide jetzt nicht direkt zünden. Und ich finde diese Herangehensweise wirklich clever. Und das kann funktionieren, kann auch nach hinten losgehen, gar keine Frage. Aber ein bisschen erinnert mich das an das Modell Guardiola-Reschke. Ja, Beispiel Kingsley Coman, ja, den man ja auch geholt hat. Da war er noch nicht auf dem Level, das er jetzt hat. Man wusste, dass er sehr, sehr viel Talent hat, aber er braucht noch eine gewisse Zeit, um sich zu entwickeln. Aber du hattest halt Alternativen. Also Coman musste nicht sofort da sein. Er hat gleich gute Leistungen gebracht, aber ich glaube, in München wäre man jetzt nicht unglaublich enttäuscht gewesen, wenn er ein bisschen länger gebraucht hätte. Ja, also ich glaube, der wurde für 2 Jahre damals ausgeliehen, oder Chris? Ja, ich glaube für 2 Jahre, ja. Also da hat man schon, denke ich mal, lächerliche Kaufoption dann, ne? Ja, das kommt natürlich noch dazu, dass man sich eigentlich vorher schon relativ sicher, glaube ich, war, dass der Typ eine Bombe werden wird und einfach Zeit braucht. Da scheint irgendwer drin zu oder drauf zu haben bei den Bayern, ne? Auch James Rodriguez, die 42 Millionen Kaufoption, ist jetzt auch nicht, also die holt ja in Trikots wieder raus. Also das ist ein smarter Move, oder die sind einfach nicht so doof, die Spanier. Ich weiß es nicht. Ja, wobei das Coman-Ding war, glaube ich, ein Reschke-Transfer. Ich glaube, ja, mag mich. Ja, ich. Nee, mir geht's nur darum, mich mal ein bisschen darum, das zu sagen. Er hat ja dafür schon so ein bisschen ein Händchen. Das wird ihm ja auch immer nachgesagt, so, dass er da so. Was ja fast schon schade ist, weil der Typ so scheiße ist. Der Typ ist, sag ich mal, von der Außendarstellung schwierig, aber das muss man ihm definitiv hoch anrechnen. Die Pressekonferenz, die er gestern gegeben hat, das war für seine Verhältnisse außerordentlich gut und für Bundesliga-Verhältnisse sehr gut. Also das merkt man einfach, dass er da aus Fehlern gelernt hat. Ich gehe auch davon aus, dass er irgendein Sprachtraining oder so absolviert. Also man merkt einfach, dass er sich da ein bisschen sicherer fühlte gestern bei der Pressekonferenz. Aber dieser Akzent, da kann er nichts dafür, aber der kommt natürlich auch noch mit dazu. Das, da gebe ich dir recht, wirkt nach außen immer ein bisschen kauzig. Und Ah nee. Also ich finde ein Akzent finde ich, ist immer so eine Art, die einen Menschen mir besonders in hoher Position sympathischer macht. Was Charmantes schon, wenn er nicht unbedingt einen Ostdialekt hat. Ja, auch da kann Dialekte. Ja, der ist mir eigentlich ganz egal, wo der herkommt. Selbst wenn er einen Ostdialekt hat, wenn er das wirklich durchzieht und das nicht selber ins Lächerliche zieht, sondern sich darauf beruft und sagt, ja, ich komme halt daher und das mit Überzeugung macht, finde ich auch einen Ostdialekt nicht schlimm. Ich finde, Dialekte konnotieren auch irgendwie mal so ein bisschen schon eine Person. Wie zum Beispiel, also den schwäbischen Dialekt, wenn ich Marktcheck auf dem SWR gucke und die dann in einer Fußgängerzone Leute interviewen, das hört sich schon immer leicht arrogant und auch so ein bisschen verklemmt an. Wohingegen, wenn du in Hamburg oder so das machst, dann hört sich das ein bisschen gelassener an, vielleicht nicht so ultimativ intelligent, aber ich finde, das hat schon immer so ein gewisses geistiges Geschmäckle. Bei den Ostdeutschen denke ich immer so ein bisschen dusselig. Ohne Ricky da jetzt vor den Karren zu kacken, aber er ist ja mehr Schwabe als Ostdeutscher. Momentan sowieso. Ja, aber wie gesagt, mit mich, was mich bist du? Momentan sowieso, habe ich gesagt. Ja, das stimmt natürlich. Wobei, hast du dir eigentlich schon den Brustring auf dem Penis tätowiert? Nee. Den Ring einmal rum? Nee. Wobei ich ja sagen muss, dass Frauen, die einen Dialekt haben, da doch noch interessanter werden. Britischen, ne? Dialekt, oder? Nee, ich hatte mal im Urlaub in Ungarn hatte ich mal eine aus der Schweiz. Und magst du mal Schleckstein leckere? Oder wie? Euer Schleck mal. Nee, aber die hat dann auch ganz andere Worte benutzt. Ne? Wenn wir so in Unterhaltungen sagen, zum Beispiel, so wenn dann einer sagt, ja, der VfB Stuttgart hat schlecht gespielt gegen Bayern und dann einer sagt, doch, die haben gut gespielt. Dann sagen die da, oh moi und sowas. Ne? Und das war sehr interessant, da mal so eine Frau mit. Es kommt natürlich auch mal drauf an, wenn sie über Kernphysik redet, ist das natürlich relativ smart. Aber wenn Österreicher über Fußball reden, kann ich nicht ernst nehmen. Tut mir leid. Ja. Kann ich nicht ernst nehmen. Tut mir leid. Ja, obwohl bei Peter Stöger, dem höre ich eigentlich gern zu. Das ist ja, gut, das ist ja ein Opfer, der Typ. Er ist ein Ghetto-Kid. Ich glaube, der macht dich fertig, Junge. Der kommt aus, der sticht mich ab. Auf jeden Fall muss ich Babusch holen. Der kommt aus einer Gegend, ich glaube, da lacht er über uns. Habe ich doch gesagt, dass er ein Ghetto-Kid ist. Also ich hoffe, dass der auch irgendwann in der Bundesliga wieder auftauchen wird. Er ist natürlich doch der. So, genau. Sag mal, wenn man ihn sieht, gewöhnungsbedürftig. Ja, also allein, dass er wirklich der Letzte ist, der diese Mütze noch so merkwürdig trägt, so mit... Also, weiß nicht, krumm gebügelten Schild vorne, also das sieht man ja fast gar nicht mehr. Aber Peter. Schade ist das. Aber das ist besser als dieses gerade mit dem Sticker oben noch dran. Da frage ich mich ja sowieso, schlimm, was da los ist. Ja, Sticker mag ich jetzt auch nicht so, aber es ist natürlich, sag ich mal, so eher jetzt die Art und Weise, wie man so eine Mütze trägt. Ja, vielleicht macht auch der Träger die Mütze. Na, das stimmt. Macht die Mütze den Träger oder der Träger die Mütze? Wenn jetzt der Peter Stöger mit so einer Mütze mit geraden Schild und Breischild hinten noch dran hängen würde, das weiß ich nicht. Und vorne mit so einem abgerissenen Mercedes-Stern und mit so einer fetten Goldkette. Ja. Kann ich mir schön vorstellen, wie er da sitzt dann. Und über. Kennt ihr diese Mercedes-Sterne, wo man einen Flaschenöffner vorne dran gemacht hat? Anstatt des Sterns ein Flaschenöffner? Nee. Kennt ihr das nicht? Nee, macht man jeder uns dagegen nicht. Da klaut man die oder bricht die ab und lacht sich kaputt. Ja, naja. Gibt ja kaum noch welche. Die meisten machen ja nur noch diese komischen Clips oben drauf. Sieht auch nicht so schön aus. Also muss man ganz ehrlich und sagen. Und geil natürlich auch die Dinger, die alten 190er, die dann dieses fette Emblem im Kühlergrill hatten. Das fand ich auch toll. Ja, so wie jeder Truck. Ja, also genau, ein Riesending vorne dran. Genau. Ja, leuchtend, bitte. Kann man dazu bestellen, kostet aber extra. Darfst du doch. Was kostet so eine LED beim Mercedes-Stern? Ich habe es neulich erst gepostet. Das waren irgendwie 500 Euro. Muss ich mich verarschen? Ja, aber im Doppelpack. Jo. Nee, Pocho, da hast du, glaube ich, was. Ganz, also erstmal kommt es drauf an, für was für ein Auto, ist ja klar. Je nachdem, was für ein Auto man nimmt, da ändert sich im Endeffekt der komplette Aufbau des Leuchtsterns. Das ist schon mal so. Und dann muss ich jetzt hier nochmal gucken, was da die genauen Preisvorstellungen sind. Also ich glaube, beim LKW wird es vierstellig. Aber beim PKW geht's nicht. Da kann sich praktisch auch ein normaler Mensch leisten. Jetzt gucke ich gerade, wo ich das fotografiert habe. Wo war denn das? Jetzt bin ich gerade, wer ist der Dieter der Woche? Also es kann sich nur noch um Stunden handeln. Tja, aber die Zeit nehme ich mir. Ist das eigentlich erlaubt? Ist das eigentlich erlaubt im Straßenverkehr, einen beleuchteten Mercedes-Stern? Nö, ne? Doch. Ich glaube nicht. Doch. Ist das erlaubt, ja? Ja. Aber warum haben denn meine Jungs in der Dubai? Da haben alle einen AMG und keiner, nirgendwo leuchtet der Stern. Ja, weil es behindert aussieht. Ja, das mag sein. Aber habe ich auch noch nie gesehen. Also bei PKWs ist es mir jetzt auch noch nicht oft aufgefallen, aber bei LKWs ist es relativ verbreitet. Ja, der muss ja leuchten und von überall zu sehen sein. Aber so ein Kennzeichen hast du nicht, ne? Vorne drin liegen mit deinem Namen, oder? Oh, doch, hat er. Okay. Mit einem anderen Namen. 550 Euro brutto, inklusive Montage allerdings. Oh. Aber der Preis variiert. Das ist jetzt nur der Preis für die A-Klasse. Ich gehe davon aus, dass man pro nächsthöherer Klasse dann einfach nochmal, weiß ich nicht, 5 Euro Null dran machen kann. Und es gibt sogar einen Test hier. Da kann man sich den Stern nämlich mal angucken, wie der leuchtet. Kann ich natürlich jetzt nicht vormachen. Aber es ist wirklich unfassbar. Also da muss man sagen. Komm, die Zeit nehmen wir uns. Mach doch mal vor. Nee, es ist ein Foto, Chris. Das war ja auch der Spaß. Also es ist wirklich Wahnsinn, dass es Leute gibt, die wahrscheinlich diesen Umbau sogar noch vornehmen für 550 Euro brutto. Ja, aber gut. Wenn man sonst nicht weiß, wo wir mit dem ganzen Schwarzgeld dann einfach in den leuchtenden Mercedes-Stern stecken. Ich wüsste schon, was ich mir kaufe für 550 Euro. Lenkrad. Ja, Lenkrad. Oh, da habe ich ja, wirklich geschwitzt am Wochenende. Ich habe mir so Mühe gegeben und hatte eine Runde, die nochmal die Möglichkeit hatte, mich wirklich dann für Größeres zu qualifizieren. Das habe ich aber legendär weggeschmissen. Wegen nur so einen kleinen Ausritt. Und dann bin ich aber so demotiviert, dass ich auch nicht mehr glaube, dass ich die 3/10 reinholen kann auf einer 25-Kilometer-Strecke, was theoretisch möglich ist. Aber ein kleiner Fehler, dann ist bei mir vorbei, dann fahre ich nicht mehr unter Volllast sozusagen. Ja. Aber auch toll, wie du das mittlerweile in dieser typischen Motorsport, Motorsport, so muss man es betonen, nicht Motorsport, Motorsport-Sache betonst. Ne? Du hast ihn weggeschmissen. Den Boliden, ne? Hast du weggeschmissen. Nee, nicht ganz. Er ist mir nur etwas, ich bin beim, es gibt eine, Leute, anders. Die Kurve, die ich da fahren wollte. Ja, welche denn? Du kennst doch Nürburgring, oder? Nordschleife. Ja, Nordschleife, aber ich weiß nicht, wie die Kurve heißt. Das ach so. Ich kann die Strecke. Kennt er die noch? Raskas ist in Monaco. Oh, Raskas ist da, genau. Und da gibt es doch noch die Schwimmbadkurve oder so, ne? Ja, Schwimmbad ist unten am Hafen, ja. Und dann aber noch eine ganz berühmte. Ja, die Casino und Busstop. Casino-Kurve, genau. Und Busstop in Spa zum Beispiel. Stimmt, ja. War schön. Ja, leider guckt es keiner mehr, ne? Ja, wobei man es auch bei der RTL jetzt gucken muss, ne? Ja, gut. Sehr schön. Ja, ne? Ja, also immer wenn ich da verzweifelte Mütter oder wie das heißt gucke, dann immer. Also die berühmteste Kurve ist ja die En Rouge. En Rouge, oh, ja. Das ist ja große deutsche Formel-1-Hoffnung vor vielen Jahren mal ums Leben gekommen. Ja. Hier der Steffen, wie hieß der nochmal? Belfort oder so? Nicht Belfort, Belloff hieß der, glaube ich. Spaß ja jetzt bei uns Metro. Ach Mann, ihr seid auch wirklich dumme Schweine heute, ganz im Ernst. Muss man wirklich sagen. Stefan Belloff hieß der. Nee, doch, so hieß er. Da habe ich mir eine Dokumentation angeguckt, das ist beeindruckend gewesen. Das ist ein herausragender Rennfahrer. Wer hat ihn da rausgeschmissen aus der Kurve? Warte, Jackie X. Sehr gut. Ja, Jackie X. Schicke ich dir ein Foto, wie der 13-jährige Pocho vor Jackie X steht und sich ein Autogramm holt. Echt? Und, ja, klar. Und wer war der Teamkollege von Steffen Belfort? Das ist der, glaube ich, von Bremen, den du meinst. Steffen von Stefan Belloff, wer war da der Teamkollege? Aus Allos. Teamkollege. Den kennt man. Pocho, du als wirklich langjähriger Formel 1-Fan, du musst es wissen. Denk an RTL. Ja? Wer war denn da der Teamkollege? Florian König. Herr Lauda, der Teamkollege, nein. Nein. Kai Ebel. Kai Ebel, ja. Jochen Maas war der Teamkollege. Ja. Der hat das auch geschildert. Ist der Tyrell gefahren damals? Kann das sein? Oh, das weiß ich nicht. Also so tief geht mein Wissen nicht. Ich kann mich halt an diese. Also guckt euch mal die Dokumentation an. Findet man bei YouTube. Also das ist echt beeindruckend, was das für ein herausragender Rennfahrer war. Der hat wirklich alles in Grund und Boden gefahren und ist dann viel zu früh verstorben. Also ich bin mir relativ sicher, wenn er nicht gestorben wäre bei diesem Rennen, wäre der früher oder später Weltmeister geworden. Dann wird er noch leben, wenn er nicht gestorben ist. Das ist natürlich auch, ja, aber ich meine, davon hätte ich jetzt auch nichts mehr. Aber so ein WM-Titel von dem Typen, das hätte mir ja gefallen lassen. Also ich habe ja 24-Stunden-Rennen komplett konsumiert, also soweit es geht. Ich bin nachts auf dem Sofa gelegen, immer wieder wach, immer wieder eingepennt, immer wieder wach und habe mir das 24-Stunden-Rennen gegeben. Das ist, wenn du so einen Simulator mal selber durchgerammelt bist, und das ist ja eine ganz andere Anspannung, als in so einer Mühle zu sitzen und wirklich da über die Nordschleife zu brettern, logischerweise. Aber das ist so beeindruckend, auf welchem Niveau da die Typen ihre 3-Stunden-Stints durchrocken. Also dagegen ist Formel 1 einfach Kindergarten. Das wusste ich auch nie richtig zu schätzen, muss ich ganz ehrlich sein. Also man muss sich damit ein bisschen ausgiebiger auseinandersetzen. Was der Porsche den zu Schlupf platt gemacht hat. Ne? Ja, die überhaupt diese, dass diese Spannung da nochmal so aufkam, dass die dann sich da haben. Ja, nee, vor allen Dingen, dass es nochmal zu diesem engen Duell kam, weil das sah ja eine Zeit lang schon danach aus, dass das für Porsche relativ easy von dann geht. Ja. Dann schmeißt er die Mühle da weg in der Nacht. Davon bin ich übrigens wach geworden, von dem Geschrei der Moderatoren, als er den Porsche da mitten in der Nacht weggeschmissen hat. Da habe ich mir schon so gedacht, was geht denn hier ab? Und dann mache ich so die Augen auf und sehe einfach nur eine riesige Rauchwolke vor mir, also natürlich im Fernsehen, und habe dann gesehen, dass der echt den an eins liegenden Porsche noch nicht mal weggeschmissen hat, sondern da war ja Dreck auf der Strecke. Also das war einfach unglücklich letzten Endes. Ja. Aber unglaublich beeindruckend. Und davon getrieben habe ich natürlich dann die ganze Zeit die PlayStation angeschmissen. Da gab es ja dieses Turnier. Man konnte sich immer für eine Runde qualifizieren. Und ich war schon so stolz, dass ich überhaupt bis nach Samstag kam, wie wir Fachleute sagen. Bis nach Samstag kam ich. Und dann musste ich irgendwie so eine neue Fabelzeit auspacken. Und Danach, also ich habe sie nicht geschafft, und danach habe ich erstmal ganz YouTube abgesucht, ob es irgendjemanden gibt, der mit dem Controller schneller fährt als ich. So, weil ich war mir sicher, das geht nicht schneller. Es war Maximum, was ich da rausgeholt habe. Und dann sehe ich so, ja, hier 8,23, also einfach mal so 30 Sekunden schneller als ich mit dem Controller. Wo ich mir gedacht habe, wie geht das? Es ist unfassbar. Wenn du die Typen dann beim Fahren zuguckst und siehst, das sind Nuancen, die dann wirklich zusammengerechnet eben dann diese 30 Sekunden bedeuten. Aber ja, macht mir unglaublich viel Spaß, dieses Spiel. Das ist. Wo wir gerade über Spiele reden, Ricky, jetzt ist es endlich passiert. EA hat die Champions- und Euroleague-Rechte geholt. Haben sie. Ja, es wird ja Zeit. Also, wurde auch Zeit, ja. Ich glaube, jetzt können sie dabei Konami völlig abschließen. Ich sehe das auch. Also sagen wir mal so, ich glaube, auf der Konsole. So würde ich dir da recht geben, vielleicht kannst du am PC noch eher was durch diese Patches machen, dass du dir dann das halt selber zusammenbaust und dass das dann trotzdem ganz gut ist. Das Spiel an sich fand ich auch nie scheiße. Also das muss ich auch mal sagen. Ich habe mir das ein paar Mal, wenn es im Sale war, geholt. Ich find's eigentlich, so wie sich's spielt, cool. Aber ich verliere extrem schnell die Lust daran, weil mir das einfach nicht ausreicht, nur so eine Champions-League-Saison zu spielen und ständig irgendwelche Freundschaftsspiele. Und von mir aus kann man dann auch online spielen, aber ich fühle mich so limitiert, weil ich halt eben nicht auf meine bekannten Bundesliga-Mannschaften zugreifen kann. Das ist auch kann. So, ja. Also, soll ich euch mal da was, Entschuldigung, du warst noch bitte. Also was mir am meisten Spaß gemacht hat vor gefühlt 1 Million Jahren, also da sind auf jeden Fall noch Dinosaurier auf der Welt gewesen, ja, also... Also sagen wir 65. Naja, Millionen. Jetzt gibt es ja einen also, weniger. ja. auf jeden Fall, was mir immer unglaublich Spaß gemacht hat, war, ich habe nicht immer hier FIFA und sowas gespielt, sondern ich habe ja immer diese Manager-Spiele gespielt. Ich auch. Und da, Anstoß von Azkaban, ne? Genau, Anstoß 3, das Beste aller Zeiten. Ja, ist so. Und Gold. Da war es, ja, Gold war nicht so gut. Hä, wieso? Also, wo war der Unterschied? Ich habe nur Gold gespielt. Nee, weil Gold ein Patch hatte, um was, ist ja egal. Auf jeden Fall war es da so, dass ich... du bist ja fast wie die AfD. Das, einfach das, mal was in den Raum posaunen und dann so stehen lassen. Nein, aber worauf ich hinaus wollte, war, dass die ja auch nicht die Lizenzen hatten. Und ich dann wirklich mich da hingesetzt habe als Schüler und die Teams und so weiter editiert habe. Mit dem Bundesliga-Sonderheft und habe dann komplett die Namen und so weiter da selbst eingegeben. Sowas geht ja heutzutage gar nicht mehr. Das war das schön. Hast du selber gemacht? Das habe ich, hab ich auch gemacht. Ihr seid ja wahnsinnig. Da saß ich mit meinem Kumpel Hans Setnick. Für alle Mannschaften? Für alle Mannschaften. Boah. Dritte Liga. Bis zur dritten. Nee, ehrlich jetzt? Ja, und wie machst du das mit der Stärke? Also so wie konnte man doch bestimmt auch einstellen. Also ich habe das auch gespielt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das genau alles ablief. Ich habe das auch gespielt eine Zeit lang, aber wie gesagt, mit dem Editieren habe ich mich, glaube ich, nie auseinandersetzen müssen. Doch, das habe ich alles komplett gemacht. Mit der Stärke so, wenn du dann zum Beispiel einen Verein hattest, wo du wusstest, okay, der stärkste Mittelfeldspieler ist der und der, dann hast du halt den Namen von dem Stärksten in den umgewandelt, der Stärkste da war bei dem Verein. Ja, okay. Also da war Fritz Müller, dann Lothar Matthäus und der hatte die Stärke 89. Ja. Aber ich bin der Meinung, dass ich, habe ich das Spiel nie, hat es mir vielleicht jemand irgendwie schon vorher zurechtgeschustert. Ich bin der Meinung, Du konntest die Sachen auch runterladen mit dem sogenannten Project-User-File, das werde ich nie vergessen. Aber zum Schluss war es so, dass ich selbst mit beim Project-User-File mitgeschrieben habe. Also von daher war es dann sowieso egal. Ja, klar. Wusstest du, am Anfang bei Anstoß, oder ich weiß nicht, da gab es immer so Einsprecher, so witzige. Ja, klar. Weißt du, wer den gesprochen hat? Matze Knob. Ach Quatsch, echt? Ja, damals schon. Was? Wenn der Ball da so im Laden ist. Genau, ja. Ja, doch, da klingelt auch was bei mir. Das war Matze Knob. Ja, Matze Knob. Verrückt, ne? Und jetzt ist er einer der größten überhaupt. Ja, ich weiß nicht, wo drin, aber ich habe es einfach mal gesagt. Auf der Bild-Zeitung auf jeden Fall, die mir tierisch auf die Nüsse gehen, muss ich nochmal an der Stelle sagen. Ach, ich war das mir, nicht toll, als er mal Luca Toni nachgemacht hat? Ich habe mir Numero jetzt uno. diesen Vontora Fußball-Talk angeguckt, da war ja wieder dieser Kali, wie heißt der, Unterberg. Boah, der geht mir aber so massiv auf die Eier mit diesem Populismus. Ja, wenn ich diese Arschlöcher da in Hamburg sehe und dann, da schwillt mir gestern, oder nee, eigentlich habe ich es mir heute erst angeguckt, aber gestern hatte ich eine hitzige Diskussion mit meinem Disponenten über das Thema der Ultras in Hamburg. Weil ich sehe es halt so, mit dem Rüdiger, genau. Der Rüdiger hat sich halt wie alle dazu geäußert, dass es eine Riesenschweinerei sei. Und dann habe ich gesagt, ja, im Prinzip, ich gebe dir recht, ja, es ist mit Sicherheit scheiße und natürlich gefährden sie damit auch Menschen, alles klar. Ich möchte es nicht gutheißen, ja. Also ich finde es auch nicht okay, was da ablief. Punkt. So. Ohne da jetzt tiefer drauf einzugehen. Aber das Verhalten der Polizei und der Ordner, das war ja wohl das Behindertste, was ich je gesehen habe. Da kommen die da original mit einer Hundestaffel, mit einer Pferdestaffel, zwei Pferden, Polizei rein, drei Ordner rein und stellen sich dahin, als ob gerade hier Al-Qaida am Millerntor einfällt oder was das weißt da du, ist. Woran mich das erinnert hat? Es wirkte auf mich so, als hätten sie die Halbzeitpause zum DFB-Pokal schon mal geprobt. Weil es mit Helene Fischer nicht mehr klappt, machen sie jetzt den großen Zirkus oder so. Ich dachte, also, das wäre Vince McMahon und Steve Austin kommt gleich reingefahren mit irgendeinem so Schneeschieber oder sowas. Mit Milchtruck, das wäre geil gewesen. Das wäre gut gewesen. Und hätten den Titz da voll gespritzt mit Wasser, mit Milch natürlich. Wäre mit Milchtruck reingefahren und hätte die Brände gelöscht. Das wäre geil gewesen. Nee, aber ich fand dieses Verhalten der Polizei ein bisschen unverhältnismäßig. Ja, also hier wurden ein paar, ich glaube drei Bengalos angezündet und der Rest waren Rauch, wie heißen, also früher hießen die Dinger Übex O, habe ich gekauft in Hechingen, das weiß ich noch, als ich in Karlsruhe im Wildpark da randaliert habe. Heißt doch Wildparkstadion Karlsruhe, oder? Ob es immer noch so heißt, nicht, weiß ich nicht. Aber dann heißt es jetzt so. Weil wir sind da die. Ja, also auf jeden Fall fand ich das völlig übertrieben. Und dann auch hier dein Langenhagener Kommentator, der ging mir da auch tierisch auf die Nüsse. Kai Dittmann, der dann rumgeschrien hat, ja, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt mit euren Superfans? Ihr versaut hier allen. Da habe ich mir immer gedacht, halt doch die Scheißfresse, ja, Mann. Finde ich sehr interessant, ist mein Dieter der Woche. Na, guck mal, hast du schon gespoilert. Also mir ging dieses ganze Verhalten, alles, was da passiert, es gab nur Verlierer. Darauf will ich hinaus. Aber es hört sich jetzt so an, als würdest du dieses Populisten nach dem Mundgeseier von Carly Underberg auf eine Stufe mit Kai Dittmann geben. Ja, fand ja, ich überhaupt ist, nicht. Für ich mich ist das von Populismus. Nö, ich finde, also das, was Kai Dittmann gesagt hat, kann man so sagen. Also da stehe ich auch hinter. Natürlich war das. Aber man muss doch mal verstehen, dass da Leute im Block, ich finde, ein bisschen Verständnis muss man für die Jungs da haben. Da sind unter Umständen Leute dabei, die haben für ihr Leben lang nur dafür gearbeitet, diesen Verein zu sehen, den hinterherzureisen. Ob das jetzt sinnvoll ist und ob die nicht eine gewisse Meise haben, ist sei mal dahingestellt. Aber das ist für diese Menschen ihr Leben. Ja, ich könnte so nicht reagieren, weil der VfB ist nicht mein Leben. Es ist einfach nur mein Lieblingsverein und fertig. So, aber für die ist das wirklich alles, was sie haben. Und da sind bestimmt auch unter diesen 100 Leuten irgendwie 15 dabei, die nur Bock auf Krawall haben. Und lass es von mir aus 30 sein. So, aber trotzdem finde ich, also man konnte erstens mal damit rechnen, dass sowas passiert. Das finde ich jetzt noch nicht mal, ich fand es noch nicht mal überraschend. Also ich war mir relativ sicher. Nein, das wurde aber auch vorher kommuniziert, auch bei Internet. Dass da was abgehen wird. Dass da was passieren wird. Ach so, ja. Ja, gut, aber du musst, ich kann die Aussage von Ricky da schon und schon auch ein bisschen nachvollziehen. Da hat er schon recht mit. Und man muss immer beide Seiten sehen und so weiter. Das finde ich ja auch in Ordnung. Nichtsdestotrotz frage ich mich als erstes immer, wie kriegen diese Menschen diese Sachen da rein? Pocho, also, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich bin ja direkt über den Stehplätzen beim VfB Stuttgart. Ja. Wenn ich da reingehe, ich würde mal sagen, diese Abtastkontrolle, da finden die, theoretisch würden die da weniger finden, als wie wenn ich es einfach nur in die Luft halten würde. Warte mal, andersrum. Wenn ich es in die Luft halten würde, würden sie es, ach, was weiß ich. Auf jeden Fall, es gibt genügend Möglichkeiten, den Scheiß da reinzubringen. Es gibt ja auch so diese hohlen Fahnenstangen, die man diversen Sachen befüllen kann. Und dann kommt immer noch dazu, ich weiß nicht, es gab doch im Vorfeld diese Choreografie. Und da gibt es ja die Möglichkeit, schon vorher ins Stadion zu kommen für Fangruppierungen, die das Ganze dann... Ja, aber dann läuft doch was falsch, oder? Es gibt aber auch das Datenleck, das man zu was Catering macht. Jeder kennt da mal einen Trip-Schlager vom Achim. Natürlich. Dann gehst du da zum Würstelmann und dann kriegst du auch ein Bengalo mit. Also du kannst, also da bin ich mir relativ sicher, dass das kein großes Problem ist, den Scheiß da irgendwie reinzubringen. Und wenn du es über einen Zaun schmeißt, ey, das ist ja jetzt nicht so, dass es hermetisch abgeriegelt ist. Ja, also, aber Ricky, ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so ein Adonis wie ihr beide jetzt zum Beispiel und sowas. Ja, ich sehe auch nicht so einschüchternd aus wie Chris, aber weißt du eigentlich, wie sehr und wie heftig ich bei jedem Fußballspiel, bei jedem Konzert und so weiter kontrolliert werde? Dass sogar meine Zigarettenpackungen, die Zigaretten rausgenommen werden und die da reingeguckt werden. Ne? Naja, du tust dir das Bengalo auch nicht in eine Arschtasche hinten rein. Also, das würde ich jetzt auch nicht machen. Ja, gut, aber selbst wenn ich es mir wirklich rektal einführen würde. Da gucken die bei dir auch nach. Dann gehst du vorher noch woanders hin, oder? Bei Pocho gucken sie erst recht nach im Arschbereich. Ja. Bücken Sie sich mal bitte. Herr Pocho, bitte bücken. Oh. Ja, Ja, da sehe ich doch schon aus Bengalo XXL. Das ist doch nur mein Diamant-Ass-Plug. Das ist noch von letztem Jahr. Das ist doch von der Aufstiegsfeier. Und ich wundere mich schon immer da so. Oh, da ist es ja. Das habe ich schon besucht. Und ich wundere immer so, warum es da so eine Rauchentwicklung gibt beim Kacken. Aber ich habe gesagt, das wäre der Temperaturunterschied zum Hauf und auch dem Keramik. Ich dachte, das Thermometer hätte meine Mutter mit 6 Jahren vergessen. Also wie gesagt, ich finde das auch nicht löblich und ich verstehe, dass man da von Seiten des Vereins sowieso einen Hals bekommt und dass manche Leute da auch Angst haben, wenn sie sowas sehen, gerade Kinder, ist auch absolut nachvollziehbar. Also das, ich möchte das nicht gutheißen. Ich möchte auch jetzt nicht hier so tun, als würde ich da mega Verständnis für haben, aber ich versuche das mir halt irgendwie ein bisschen zu erklären und auch ein bisschen, ja, aus da wird ein Drama momentan draus gemacht, das aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig ist. Wir haben hier keine marodierenden Horden erlebt, sondern es gab eine Ultragruppierung von ein paar Leuten, die einfach ein paar Bengalos gezündet haben und ein paar Rauchbomben aufs Spielfeld geschmissen haben. Mehr ist nicht passiert. Das ist nicht cool, aber es ist, wie gesagt, kein Amoklauf. Das habe ich auch gelesen, ja, dass das ein das Amoklauf richtig, gleich kommen Amoklauf, würde. Aber da Dinge aufs Feld zu werfen, finde ich schwierig. Chris, darüber diskutieren wir nicht. Ich finde es nicht gut, absolut nicht. Du redest es doch gerade klein. Nein, Moment mal. Doch. Es gibt einen Unterschied zwischen alles aufbauschen. Kleinreden wäre, wenn ich behaupten würde, dass das einfach dazugehört und das ist dann halt so und das sage ich eben nicht. Ich sage aber, wir brauchen uns jetzt nicht alle hinstellen und so zu tun, als wäre das Schlimmste, was passieren kann im Stadion und als würde jetzt alles scheiße sein. Das ist es nämlich nicht. Und wenn die Wichser von Bild-Zeitung und auch so ein Kai Dittmann einfach mal ein bisschen Hirn in der Birne hätten, würden sie nicht das zum großen Thema machen, sondern die großartige Unterstützung von allen anderen. Denn das war die Story. Nicht, dass für 5 Minuten jemand einen Böller gezündet hat. Das war nicht die Story. Die Story war, dass das ganze Stadion über 90 Minuten diesen Verein unterstützt hat und dass das vor 3 Monaten oder vor 8 Wochen oder wann auch immer nicht mal im Ansatz denkbar war. Das ist die Story, dass die ganze Stadt innerhalb von wenigen Monaten wieder hinter ihrem Verein steht. In der größten oder in der schwersten Stunde dieses Clubs steht das komplette Stadion, singt für diesen Club und unterstützt diese Jungs und steht denen bei. Das ist die Story. Und dann kann man das als Randnotiz rüberbringen. Ja, da gab's noch 100 von gestern hängen gebliebene, die da immer noch ihre Scheiße durchziehen und immer noch nicht kapiert haben, dass eigentlich genau das jetzt passiert, was sie die ganze Zeit auch einfordern von der Mannschaft, nämlich Kampfbereitschaft und dass sie Fußball spielen, dass sie alles geben für diesen Club. Genau das passiert und die zünden das trotzdem an und schaffen sich damit eigentlich selber ab, ja, weil du konntest das Argument bringen, ja, wir sind alle so stinkig, die Mannschaft, die gibt nicht alles, das sind einfach nur Millionäre, Söldner, was weiß ich, das konntest du die ganze Zeit sagen und konntest mit so Aktionen kommen, wie mit diesen aufgestellten Kreuzen. Nur, das Argument können die Affen jetzt nicht mehr bringen, weil die Mannschaft hat sich einen Arsch aufgerissen, die haben alles getan für ihren Club. Aber warum stellt man das nicht so heraus? Warum stellt man sich jetzt so hin, gibt diesen Wichsern auch noch die Bühne, ja, die sie eigentlich nicht verdient hätten und nutzt das gleichzeitig, um jetzt da den Populisten rauszuhängen und zu sagen, guckt mal, was das für eine Schweinerei ist und oh, da muss man eigentlich, da habe ich gelesen, dieser ganze Verein, der müsste eigentlich in die dritte Liga geschickt werden, weil die Fans ein Drittliga-Niveau hätten. Halt deine scheiß Fresse, du Nutte, sage ich da zu dem Drecksack, der so eine Scheiße erzählt. Der hat nämlich null Ahnung. Der hat überhaupt keine Ahnung von Fankultur. Es gehört halt auch einfach mal dazu, dass mal eine Rauchbombe fliegt. Das muss nicht an den Kopf vom gegnerischen Torhüter sein, sowas will ich auch nicht sehen, aber dass mal irgendwo was qualmt und irgendwo mal was leuchtet, das gehört in ein Fußballstadion. Und zwar 10-mal mehr als so eine Nutte wie Helene Fischer oder so ein Dummschwätzer wie Marcel Reif oder sonst irgendwelche völlig geisteskranke Sky-Nutten. Ohne Scheiß, das aber geht mir auf den Sack. Aber das ist auch Populismus, den du jetzt machst. Ultrapopulismus. Nee, ich bin kein Ultra und ich habe auch keinen. Nee. Ich sympathisiere auch nicht mit Ultras oder sonst irgendwas. Nur was mir auf den Sack geht, ist dieses Suchen nach irgendwelchen Themen, die überhaupt nicht vorhanden sind. Aber was du gerade gesagt hast, mit dem keine Bühne geben. Ich kann euch mal den Tipp geben, dieses Vontora, One T, das kannst du ja nicht gucken. Also aktiv guck gucken das ist das. Ja, ich höre das bei YouTube oder so. Ja, ich doch, bei YouTube. Mit dem Handy auf der Arbeit morgens habe ich das gehört. Und das reicht ja auch völlig. Warum macht man das nicht wie die Le Mans, die über Terroranschläge gar nicht berichtet? Warum sagt denn der scheiß Vontora, die alte Knitterrübe, ja, wir dürfen denen keine Bühne geben und labern aber eine halbe Stunde darüber? Ich verstehe es nicht. Punkt aus. Thema erledigt. Wenn sie wirklich was dagegen hätten, dann würden sie es halt gar nicht kommunizieren. Dann würden sie es gar nicht platt treten, das Thema. Einfach nicht drüber reden. Und gut ist, ich verstehe es halt nicht. Ich denke, in dem Fall ist es schwer, gar nicht drüber zu reden, weil es halt so ein schon ein Bestandteil des Spiels war. Also dadurch, dass das Spiel unterbrochen werden musste, musst du es ja ein Stück weit erwähnen. Also warum kannst du ja erwähnen, aber du kannst ja nicht dediziert über Typen mit Sturmhaube da aber reden. Aber das genau, das wäre nicht meine Leitstory. Meine Leitstory wäre ja wirklich, und ich finde das war jetzt überhaupt nicht populistisch gemeint, sondern ich finde das fast schon beeindruckend, wie da wirklich dieses Stadion steht und den Jungs da applaudiert. Und da sind wir uns doch einig, vor 8 Wochen wäre das undenkbar gewesen. Da hättest du gedacht, das ganze Stadion geht so ab wie die 20 Leute da im Block. Also, ja, das finde ich beeindruckend. Was ich immer schlimm finde, ist, wenn so darüber berichtet wird, wie das jetzt gemacht wurde, und wenn dann irgendwie 2 Minuten später Bilder gezeigt werden aus Südamerika, wo von der unfassbaren, unvergleichlichen Stimmung gesprochen wird, wo jeder Block brennt. Mhm. Wobei, und das wird dann als toll dargestellt. Das ist auch cool, wenn du zum Beispiel Lodz siehst oder so, die Polen, die da ja wirklich dafür bekannt, ich sage jetzt mal waren, weil ich glaube, es hat auch ein bisschen abgenommen mit diesen Bengalo-Shows, die sie da abgezogen haben, oder kroatische Fangruppierungen. Aber es wirkt auf mich zumindest, als wäre das etwas koordinierter. Ja, also als wäre das praktisch abgesprochen, vielleicht auch mit dem Verein, weil... Ja, aber du kannst doch nicht auf der einen Seite Hü und auf der anderen Seite Hopp sagen. Du kannst doch nicht zum Captain Optimist werden. Das ist genau das Gleiche. Das hat mein Real-Life-Kumpel mir mal gesagt, das war ein super guter Vergleich, wenn du abends um 18 Uhr TAF guckst und da eine Reportage darüber kommt, was alles ungesund ist, bla bla bla zu essen und wie man das am besten mit Salat hier und da macht, und 10 Minuten später kommt der fette Jumbo Schreiner rein und macht einen Burger-Test. Ja. Also genau so ist es halt. Ja. Und irgendwie, das ist im Moment so schlimm in der Gesellschaft. Ich habe das ja auch via Twitter kommuniziert, diese ganze Doppelmoral, die überall herrscht, weißt du? Das ist so ekelhaft. Das ist ein Thema, was mir wirklich 36 Jahre am Arsch vorbeigegangen ist, wenn jemand doppelmoralisch gehandelt hat. Aber das ist im Moment das absolut schlimmste Thema auf der ganzen Welt für mich. Ja, diese Doppelmoral, das sehen die, glaube ich, gar nicht als Doppelmoral. Das ist denen gar nicht bewusst. Sondern das ist, glaube ich, gerade dieses rhetorisch Populäre in Deutschland, dass man einfach auch diese Sachen anspricht. Weißt du, es ist ja nicht gut. Das ist ja, das merke ich doch schon, wenn wir uns mit den Vorbereitungskursland treffen, da mit dem Pärchen. Ja, weißt du, kein Zucker, kein Weizen, aber es geht ja mal auf einer Hochzeit oder so, da darf das Baby mal ein Weißbrot oder sowas essen. Das ist wirklich auch Doppelmoral, so. Und das ist, glaube ich, einfach nur en vogue momentan, einfach eine Stellung zu beziehen, sie aber gar nicht zu vertreten. Ja, aber das geht doch nicht. Nein, geht ja auch nicht. Das kann man doch nicht. Und das Schlimme ist, das zieht sich ja durch alle Gesellschaftsschichten durch. Ich wollte vor 2 Wochen ja schon mit euch darüber reden, heute ist es ja endlich passiert, dass die Agrarministerin Nordrhein-Westfalens zurückgetreten ist. Ich weiß nicht, ob das bis zu euch vorgedrungen ist, überhaupt dieses ganze Thema. Aber da ist eine Frau Agrarministerin, der vorgeworfen wird, in ihrem eigenen Betrieb, was ja so schlimm ist, dass sie noch so einen Betrieb führt, Tierquälerei durchzuführen. Ja, und dann erzählt, dass sie gehackt worden wäre, was überhaupt nicht stimmt und alles. Es ist unfassbar, wie Menschen sich mittlerweile darstellen. Und dann auch noch zum Thema Fußball. Es ist unfassbar, dass sich Erdogan und Özil damit dem ablichten lassen. Und Emre Can widerspricht dem, wie ich jetzt eben in der Welt gelesen habe, und wollte da nicht hingehen, um sich so darzustellen. Ja, und sollte, war auch eingeladen oder was? Ja, natürlich war der auch eingeladen. Er spielt ja auch in London. So. Ja, und passt aber, na gut. Ja, nicht in London, aber in der Londoner Gegend, sagen wir mal so. Liverpool, wie wir Freunde auf jeden Fall in Steppe sagen. Noch Liverpool, ne? Noch Liverpool. Auf jeden Fall ist es so. Und was ist der Dank? Der Dank dafür ist, dass Rainer Grindel, das wirklich auch ein Wichser, Geschwür des DFB, ja, das ist wirklich so Geschwür, das ist so ekelhaft, dieser Mann, wenn ich den sehe. Das ist ein Politiker und kein DFB-Präsident. Dann lässt er sich jetzt ganz hipperweise mittlerweile ja duzen von jeder Seite. Weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ich noch nicht. Mehr hat das du noch nicht angeboten. Ja, ich wollte es ihm auch ablehnen, weil Menschen, die ich nicht mag, duze ich nicht. So, und auf jeden Fall ist es so, dass der dann da hingeht und sagt, ja, Menschen können Fehler machen. Es hat sich sicherlich ein negatives Bild, bla bla bla, hin und her. Wenn andere Fehler machen, da kann man so weit in die Vergangenheit gehen. Da sind wir doch wieder bei Doppelmoral. Genau. Und dann, ob es Schumacher war, ob es zuletzt Kruse war, die machen einen Fehler, werden gestrichen. Und dann bleibt man nicht dabei. Dann hat man Angst, dass man da was Falsches macht, wenn man sagt, ja, wir können die ja jetzt nicht, nee, dann wird das nachher ein Politikum. Wenn wir jetzt sagen, nee, das geht so nicht, dass sie sich mit dem präsentieren, mit dem Despoten einer Partei, die vor 2 Wochen noch Leute inhaftiert hat und so weiter und da in die Kamera lächelt, nee, die können wir ja nicht zu Hause lassen, weil das würde ja vielleicht ein internationaler, am Arsch! Was soll die Scheiße? Ja. Ja, Pocho, da sprichst du, glaube ich, dieser Nation aus dem Herzen. Also ich hab mich erstmal zurückgehalten bei dem Thema Özil und Gündogan, weil ich, also mein erster Impuls war auch, oh Mann, Gott sei Dank habt ihr den Kopf mehr zum Köpfen als zum Denken. Aber dann dachte ich mir so, und ich sag gleich dazu, dass das nicht mein Endergebnis ist meiner persönlichen Recherche, aber ich dachte mir dann so, okay, die haben vielleicht Familie in der Türkei. Das habe ich ja letzte Woche schon angesprochen. Dass die Familien den gar nicht so kacke finden. Das war nicht meine Denkweise, sondern dass sie damit rechnen müssen, dass die Familie in so einem Unrechtsregime, das da momentan abgeht, ist nicht dumm, ja. Dass die dadurch vielleicht Probleme im Vorfeld aus dem Weg gehen möchten. Da wusste ich aber noch nicht, Aber dann geh doch dem Problem aus dem Weg und geh nicht hin. Ja, aber genau, dann machst du dich ja vielleicht, oder sorgst du vielleicht dafür, dass es deiner Familie nicht mehr ganz so gut in der Türkei geht. Also, das war meine Denkweise dahinter. Dem Erdogan traue ich alles zu, ja, weil er halt einfach auch schon fast alles gebracht hat, was man sich nicht vorstellen kann, gerade was Menschenrechte und sowas angeht. Und dem traue ich auch zu, dass wenn jetzt, sag ich mal, jetzt ich spinne jetzt einfach rum, wenn Gündogans Schwager oder Cousin oder sonst irgendwas Lehrer in der Schule ist, dass er dafür sorgt, dass er kein Lehrer mehr in dieser Schule ist, weil er die Einladung ausgeschlagen hat. Sowas traue ich diesem Typen zu. Sprich, dass er aus ganz persönlichen Gründen versucht, da mitzuspielen, um seiner Familie, Freunden oder sonst was Probleme vom Halt zu halten. Aber da wusste ich natürlich noch nicht, das sage ich gleich dazu, dass er noch eine richtig nette Poesiealbum-Botschaft aufs Trikot geschrieben hat. Das habe ich mir vorher noch gar nicht... Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ich habe das Bild gesehen und habe das gewertet. Ich habe keinen Text dazu gelesen, gar nichts. Und mit dieser Botschaft auf dem Trikot hat sich natürlich die Denkweise direkt erledigt, weil das musst du dann nicht noch extra schreiben. Du musst ihm dann nicht noch den Pimmel lutschen, damit er dann da irgendwie, weiß ich nicht, deine Familie in Ruhe lässt oder sonst irgendwas. Aber das war mein erster Gedanke, warum ich nicht gleich was gesagt habe. Aber jetzt inzwischen denke ich mir halt so, okay, das ist echt ein alberner Scheiß, der da abläuft, ja, also man lässt sich da praktisch mit diesem Vogel da ablichten. Konsequent wäre wirklich gewesen zu sagen, Jungs, ziemlich cool, aber lasst das mal mit der Weltmeisterschaft, wir verzichten auf euch. Gündogan hätte man sowieso ersetzen können, ist jetzt nicht unbedingt so, dass es ohne diesen Spieler nichts geworden wäre mit dem... Naja, bei Özil brauchen wir auch nicht drüber reden. Sehe ich genauso und ganz ehrlich, mir ist es auch scheißegal. Mir ist es einfach auch scheißegal, ob es jetzt daran lag, weil Özil und Gündogan nicht mit dabei waren. Da ist mir es lieber in der Hinsicht ein Statement zu setzen, als DFB, ja. Genau, und zu sagen, wir brauchen euch beide nicht, könnt ihr Bilder machen gehen da am Etihad Airport mit Gündogan und weiß ich, könnte Gaddafi noch ausbuddeln und den noch auf die Schulter nehmen, aber wir brauchen so eine Show nicht. Also das würde ich sagen. Aber im gleichen Maße hätte ich mir zum Beispiel deutlichere Worte vom DFB erhofft, als hier der Hajo Seppel nicht nach Russland nach Russland durfte. Das wurde ja mittlerweile gekippt, ja. Aber auch da hätte ich zum Beispiel. Aber durch die Regierung. Nicht nur durch die Regierung, auch der DFB hätte einfach mal sagen können: Okay, also ihr lasst die Leute nicht rein, kommen wir auch nicht. Ja, sehe ich genau. Nein, die Regierung hat das gekippt. Der DFB, dem hat das einen Scheiß interessiert. Ja, ach so meinst du das, ja. Aber ich hätte einfach gedacht, hier, einfach mal so sagen, ja, wenn der nicht rein darf, dann kommen wir auch nicht. Eben, genau. Aber das wird es halt nicht geben. Und wir wissen ja, alle, warum denn nicht, Pocho? Bist du blöd oder was? Na, warum Ole. Denn wohl nicht? Nein. Na, Money. Ja, aber man muss doch mal aufhören. Pass mal, du kannst mit diesem ganzen Denken, kannst du im ganz Kleinen anfangen. Natürlich ist das jetzt so die Spitze des Eisberges und ich gebe euch recht, es ist naiv dann zu sagen, man bleibt zu Hause und so weiter. Klar, weiß ich. Aber wenn man alles immer nur so akzeptiert, wie es ist, dann explodiert man nicht nur selber, dann explodiert irgendwann auch alles. Gesellschaft, bla bla bla. Ich gebe dir mal ein kleines Beispiel von heute Morgen. Bei meiner dorfansässigen Sparkasse gibt es einen Automat zum Geld holen und einen Automaten, wo man so Kontoführungsgedöns macht. Ich bin mal gespannt, wie die Geschichte endet, ja. So, und dann war es so, dass bei uns morgens so zwischen, sagen wir mal, 10 und 11, das ist jetzt auch keine große, das ist eine kleine Dorfsparkasse, dann ist da echt eine Menge los. Gut, Parkplatzproblem gibt es bei meinem Auto nicht, wisst ihr ja, ne? Ich kann auch quer parken, bla bla bla, aber... Er ist einfach über die anderen Autos drüber mit deinem Boliden. Ja, das ist richtig. Aber so, komm dann da rein und sehe, drei Leute stehen am Kontoführungsterminal an und 4, 5 am Bankautomaten. Ich brauchte Geld, weil ich zum Friseur gegangen bin. Da bezahle ich gerne bar. Muss ich nicht kann. Ja, sicher. Klar. So, und auf jeden Fall ist es dann so, dann steht da eine Frau, so im Alter zwischen 50 und 60, vorm Geldautomaten und zieht Kontoauszüge. Wo ich mir schon sage, da kriege ich schon die Krise. da kriege ich schon innerlich die Krise, weil dann da kann man doch wirklich warten, dann an das andere Terminal zu gehen, weil da, ne, dann, aber gut, dass es die Möglichkeit besteht, das kann ich ihr nicht vorwerfen, das hat sie gemacht. Das Krasse ist aber, als die Kontoauszüge rauskamen, blieb diese Frau dann da stehen, zückte ihren Kugelschreiber und fing an, Häkchen zu machen. Ohne wegzugehen. Rast dich halt aus, ne? Ja, da bin ich auch völlig ausgerastet. Dann kriege ich von den Leuten, die hinter mir stehen, gesagt, ja, das ist auch meine Meinung. So, dann drehe ich mich aber zu den Leuten rum und sage, ja, warum habt ihr denn nichts gesagt? Ja, genau. Das ja, weil die man einen Anstand hat, Pocho, deswegen nein, sagt man da nichts. Nein, das hat nichts mit Anstand zu tun. Ja, doch, das natürlich, doch weil, aber das ist ja kein, also pass auf, aus meiner Sicht, ist das, ja, das nervt mich auch, bin ich sofort bei dir und auch bei Chris. Das nervt, würde mich auch zur Weißglut bringen. Aber ich würde mir halt denken, mein Gott, ja, dann war der halt jetzt 5 Minuten länger. Weil es bringt doch nichts, also wegen sowas, du drehst doch dann im Leben aber, durch, wenn du dich ständig wegen solche Kleinigkeiten aufziehst. Nein, aber ich will damit doch nur, meine Aussage damit soll sein. Hast du dich da aufgeregt? Hast du was gesagt? Ja, natürlich, habe ich ja gesagt. Ja, klar. Aber meine Aussage soll sein, dass wenn man immer weiter akzeptiert und mit verschiedenen Grundsätzen an Sachen rangeht, wie jetzt mit Özil und Gündogan, und dann sagt, ja, junge Menschen können Fehler machen. Wenn er in seiner scheiß 50-Millionen-Villa sitzt, ja, wo er noch nie in seinem Leben für gearbeitet hat, dann darf der Fehler machen, dann ist mir ja scheißegal. Moment, da muss ich einschränkend dazu sagen, natürlich dürfen junge Menschen Fehler machen, aber die können aber genauso müssen doch gerade stehen. Der Fehler, okay, natürlich, die dürfen Fehler machen, aber die müssen ja, genau eben dieselben Konsequenzen befürchten wie jeder andere auch. Ich hätte gesehen, wenn Farid Bang sich mit Erdogan fotografieren lassen hätte. Den hätten sie wahrscheinlich die deutsche Staatsbürgerschaft weggenommen, wenn er sie überhaupt hat. Den hätten sie wahrscheinlich sofort rausgeschmissen aus Deutschland. Es wird halt immer jemand gesucht, den man braucht. Und jetzt, das Nächste, wo es auch wieder nur Verlierer gibt, jetzt kommen die ganzen rechten Spackos um die Ecke und nutzen das für ihre Propaganda wieder. Ja, also das ist so... Oh. Das spielt ja diesen ganzen Wichsern von der AfD und so weiter in die Hände. Achtung, Pocho, distanzier dich bitte von dieser Aussage, weil die AfD, die mahnt jeden ab. Selbst, wirklich, also ich glaube, selbst wenn du deinem Kumpel da sagst und es hört jemand von denen, kannst du da, also ich würde mich distanzieren von dieser Aussage. Nee. Na gut, ich zahle es nicht, sage ich schon mal. Der Pocho, nee, der hat es gesagt. Ich finde die AfD nicht so gut. Würde aber niemals öffentlich einen Kraftausdruck gegen diese Partei verwenden. Ich schließe mich der Meinung, ja? Ja, ich muss auch dazu sagen, ich finde die Alis Dingsbums finde ich super und die würde ich auch mal gerne mit meinem Sperma bespritzen. Ja, danke. Ich nehme dieselbe Meinung wie Claudette ein. Claudette ist meine Shisha. Warte mal kurz, ich frage sie mal. Das ist meine Meinung. Ich habe gerade zu wenig Geld, als mir hier noch so einen Rechtsstreit um die Eier zu wickeln. Oh, um 19 Uhr kommt Halle gegen Stuttgart im Livestream bei MDR. GZSZ kommt da. Da bin ich am Start, Alter. Also habe ich noch eine Stunde Zeit. GZSZ gucke ich da. Ja, also für mich ist das, ich verstehe dein Anliegen, Pocho, und wie gesagt, ich hätte da einfach, also natürlich, mir war das schon klar, dass da jetzt niemand vom DFB die beiden Kackvögel da aus der Nationalmannschaft schmeißt, und es ist auch klar gewesen, dass der DFB nicht die Teilnahme an der WM absagt. Aber da sind absagt. Wir doch bei Konsequenzen, auch wenn es junge Menschen sind, die Konsequenz wäre halt, wenn du den beiden sagst, Mensch, Ilkay und Mesut, es ist halt doof gelaufen, aber Chris, kommt halt nicht mehr. Wir fordern Konsequenzen. Vom DFB und was weiß ich. So, wir können auch selber Konsequenzen daraus ziehen und zum Beispiel sagen, nö, dann guck mal den Scheiß nicht an. So und boykottieren das Produkt DFB und Nationalmannschaft. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man das nicht machen könnte. Also weißt du, das, was man von den anderen einfordert, ja, vielleicht machst du es und noch 5 andere, aber du weißt, was ich meine. Das war doch paraphrasiert. Ja, aber das mache ich ja auch. Natürlich gucke ich die Fußball-Weltmeisterschaft, zumindest einen gewissen Teil. Und sogar Schaft gesagt. Weltmeisterschaft, ja, wie nennst du es? Ich dachte, redest du wieder bei Pochos Penis. Schäfte, würde ich dann sagen. Sie wird Schäftchen sagen. Schäftchen. Das ist ein großes Thema, das kann ich euch sagen. Der Penis? Mhm. Na, da wollen wir mal Bilder sehen. Oder lieber nicht. Also, wenn ich mir genau überlege. Ich glaub's dir einfach. Hast du Metall am Penis? Ja, Adamantium. Der Pocho hat einen Ring am Penis. Ein Tribal. Einen Brustring hat der am Penis. Den Brustring am Penis trägt der. Das ist eine Fliege drauf. Wenn er groß wird, ist ein Adler. Super. Ach, mein alter Küchenchef hat immer gesagt, auf meinem Penis steht Rumbalotte. Hä, Rumballot, ja Ruhm und Ehre der baltischen Flotte. Ja, wenn cool, er cool, ist. Cool. Ja, war mega also, Gag, ja. Ich, aber trotzdem, stellt euch das mal vor, wie cool das gewesen wäre, wenn sich da, wer ist denn der DFB-Horst? Das ist doch der Grindel. Wenn der sich da hingestellt hätte und gesagt hätte, Hajo Seppel darf nicht nach Russland einreisen, dann kommen wir auch nicht, weil als nächstes, jetzt mal ganz ohne Scheiß, jetzt entscheiden sich die Russen, ach, weißt du was, die von Brasilien, die haben ein paar gute Fußballer, die wär gar nicht so schlimm, wenn die gar nicht einreisen dürften. Und die von Deutschland, da lassen wir einfach auch nur hier irgendwie die Ersatzspieler einreisen. Also wo hört denn das dann irgendwann auf? Wir fangen jetzt praktisch an, Dopingkontrolleure nicht einreisen zu lassen, wo du dich ja sofort eigentlich verdächtig machst. Berichterstatter, nicht was? Kontrolleure. Ja, stimmt. Natürlich, ja, logisch. Ist ja ein Journalist und ja, ist schon klar, ja. Ich hab mir jetzt versprochen. Aber wo hört das auf? Ja? Und vor allen Dingen, du lenkst ja automatisch den Verdacht auf dich, wenn du so eine Aktion bringst. Also, dass du sagst, gerade den lass ich nicht rein. Die Message ist, die du gibst, dass du ja diese Regime nicht willst. Und die werden natürlich nicht das tun, was sie tun, nur weil sie denken, ah, wenn ich jetzt Arschloch bin, dann kriegen wir keine WM. Da scheißen sie natürlich auch drauf. Wobei so eine WM natürlich ein ultimatives Prestige-Event ist, ist schon klar, aber. Deswegen haben sie sich ja gekauft. Ist schwierig. Da sind wir dann auch wieder bei der Debatte. Das kleine Rädchen muss anfangen, sich zu drehen und das tut's ja oft nicht, ne? Geh mal 4 Jahre weiter. Wen? Geh mal 4 Jahre weiter und rede dann über das Land, wo dann die WM stattfindet. Nee, ja, da wird spannend. Ihr dürft nicht vergessen, nicht 4 Jahre, sondern es sind 4,5 oder 3,5, ich weiß es jetzt gar nicht. Es fängt ja im Winter an, ne? Ja. Ist ja auch so ein Ding. Ja, Mensch, damit die da nicht so schwitzen, da machen wir das, hätte man sich ja nicht vorher überlegen können. Das aber sind doch klimatisiert, die Stadien, ist so alles gar nicht so wild. Ja. Eine Bekannte von mir ist gerade auf Ibiza und da ist es kühler als in Langenhagen. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass in Dubai, nee, wo ist die WM? Ja. Wo ist denn die WM? Katar. Katar, genau, dass die Stadien klimatisiert werden. Aber ich kann mir sagen, nicht vorstellen, dass es dann quasi einen Zusammenhang gibt, ja? Dass du überhaupt nach Russland gehst und diese Fußball-Weltmeisterschaft da veranstaltest, ist allein schon so irre, weil du hast ja diesen Fall von dieser Icarus-Dokumentation da, ja, bei Netflix, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Nee. Hast ja wie heißt der, Rutschenkov? Den ja. Typen da vom russischen Staatsdoping, den hast du da ja immer noch in den USA sitzen, der sich da verstecken muss und geschützt wird vom FBI, weil er um sein Leben fürchten muss. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt fahren die dahin und veranstalten in diesem Land wieder ein großes Sportereignis mit all diesen Anschuldigungen, die da im Raum stehen und vor allen Dingen auch Fakten, die geliefert wurden. Da siehst du doch, dass es einfach wirklich nur rein um das Finanzielle geht. Und dass man dann das trotzdem akzeptiert, ist so merkwürdig. Und da nehme ich mich nicht aus. Ja, ich bin, wie gesagt, ich gucke es ja genauso an. Aber was muss denn passieren, dass man diesen Schwachsinn irgendwann mal dann den Rücken kehrt? Weil wir werden doch da verarscht, alle Mann zusammen. Und trotzdem rennen wir jedes Mal hin, wie so Halbgestörte und machen ja, den Scheiß. Ja, sicherlich. Das ist, glaube ich, dieses große entfernte Denken, ne? Dieses globale Denken. Versus dieses, ich schmeiße eine Bratwurst auf den Grill, hab mit meinen Jungs eine geile Zeit und mach mir 5, 6 Biere auf. Ich glaube dann dieser geile Moment mit meinen Jungs ist dann doch mächtiger als dieses große Ganze. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich weiß schon, was du meinst. Ja. So, das Happening drumherum ist für dich das eigentliche natürlich. Event. Da gucke ich dann auch eine WM, die in einem komischen Land ist. Ja. Und das ist das Augenverschließen. Das machen, ist richtig. Ne? Das ist Hashtag Doppelmoral. Wahrscheinlich schon wieder, ja. Ja, wahrscheinlich. Ja, und das muss man vielleicht auch dazu sagen. Also ich spreche jetzt erstmal nur für mich, aber ich gehe davon aus, dass es bei euch genauso ist. Ich selber bin davon natürlich auch nicht frei, absolut nicht. Also es ist halt einfach so, das Problem ist halt heutzutage, dass fast alles, was du irgendwie kommunizierst, fast immer öffentlich stattfindet. Also öffentlich meine ich damit, dass es irgendjemand vielleicht filmt, dass es irgendjemand twittert. Also das reicht ja schon, wenn du jetzt irgendwo in einem Laden stehst und sagst, schau doch mal vorne die Nutte. Jetzt steht da einer mit seinem Handy und schreibt, war gerade im Lidl und hab einen Typen gesehen, der da vorne einer als Nutte bezeichnet. Und am besten noch ein Foto oder so. Also alles findet so ein Stück weit unter Beobachtung statt, so ein bisschen. Und das verändert, glaube ich, dann die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und wollen uns natürlich dann immer ins beste Licht rücken und schon so vorbeugen, praktisch zu sagen, hey Leute, ich bin aber auf der richtigen Seite. Nicht, dass es falsch versteht. Also sollte ich mal irgendwie irgendwo negativ auffallen, kann ich immer noch sagen, vor einem halben Jahr habe ich aber mal gesagt, dass ich das und das cool finde. Also kann ja gar nicht sein, dass ich jetzt ein schlechter Mensch bin. Und das erinnert mich sehr an 1984, wie die Leute, also dieses, was ich über das Buch gelesen habe, wie die Leute sich dann da verhalten. Natürlich in einem viel extremeren Maße, aber es kommt schon so in diese Richtung, dass man... Ja, schon. Ich habe zwar nur den Film gesehen, aber... Überspitzung ist immer eine Darstellung der Gesellschaft. Ja, und das macht ja fast schon Angst, wenn du diese Parallelen plötzlich erkennst. So, ja, also, ganz genau. Bislang war es immer so, das muss ich noch abschließen, ich weiß noch, als ich angefangen habe, Freakshow oder damals Mobile Max zu hören, das war halt 2011, wo es losging, und da hat der Pritlove immer schon solche Dinge angedeutet. Ja, und dann habe ich immer gedacht, der ist ein Stück weit paranoid. Dabei ist er einfach nur mega intelligent gewesen, hat das alles schon vor 6-7 Jahren sich entwickeln sehen und im Endeffekt hat er mit all dem, was er so prophezeit hat, recht behalten. Egal, was das für Rückschlüsse aus vermeintlichen Terroranschlägen war, also wie dann versucht wurde, irgendwie so ein Sicherheitsgefühl herzustellen, ja, mit irgendwelchen Fantasie, Drohszenarien und so weiter und so fort. Da muss ich schon sagen, das erschreckt mich, wenn ich da jetzt so manchmal zurückdenke. Ja, durchaus. Aber das ist doch genau das Ding, wie dieses breit gestreute Korrektgelaber, jetzt auch wegen der AfD, wenn der aber dann wie bei dir wahrscheinlich auch im Familienkreis sitzt, dann sind es alle potenzielle Faschisten. Alles Nazischweine. Es ist doch so. Egal, jeder was hat ist. Verständnis. Jeder hat Verständnis. Ja, jeder hat Verständnis. Ja, genau, in der Öffentlichkeit hat jeder Verständnis. Aber wenn du dann in deinem kleinen Kämmerlein, in der Familie oder sonst was sitzt, das meinte ich. Der Neger und so, weißt du, das ist so widerlich. Ja, genau das meinte ich. Ja, es ist auch so. Jeder hat Verständnis, war bezogen auf die AfD. Jeder hat Verständnis für die AfD und für die Leute, die sie wählen, weil man selber wählt sie ja nie. Jedenfalls, also so. Ja. So ist es dann oft so, beziehungsweise werden dann immer, du merkst dann, dass exakt die hohlen, dummen Parolen von diesen Schwachköpfen, ich meine damit nicht die AfD, da distanziere ich mich davon, ich meine ganz andere Menschen, diese Parolen, die Parolen werden dann nachgeplappert und du weißt genau, nee, du hast eigentlich überhaupt keine Ahnung und plapperst halt das nach, was, weiß ich nicht, hier der irre alte Mann in irgendeine Kamera gesagt hat, ja. Geht dann auf den Sack. Schlimm. Und das ist, genau. So, schlimm ist auch der Kader für die Weltmeisterschaft. Dann kommen wir eigentlich aufs gleiche Thema zurück, ne? Wenn du dann. Doppelmoral oder was? Wenn du dem widersprichst, zu diesem Termin zu gehen, dann wirst du halt nicht für den WM-Kader nominiert, ne? Vielleicht hat Sandro Wagner ja widersprochen. Sandro Wagner wurde auch eingeladen von Erdogan. Aber Can hat auch widersprochen. Der fährt jetzt persönlich hin und macht da mal Dampf. Mensch. Vielleicht Erdogan. Steigen dann seine Chancen, in den Kader berufen zu werden. Man weiß es ja nicht. Wollen wir mal ein bisschen über Sandro und Petersen reden? Also es sind für mich zwei Personalien, Sandro Wagner und Nils Petersen. Wir müssen nicht über die klaren Sachen reden. Wir müssen nicht darüber reden, dass Marco Reus verdient hat. Nein, aber auch, dass Mario Götze nicht mit dabei ist, ist auch noch so ein Ding, das kann man auch noch thematisieren. Jeder kann ja was ansprechen, aber wir müssen jetzt nicht, ich habe schon drüber nachgedacht. Und Manuel vorher. Neuer. Wir müssen jetzt, genau, ja, aber wir müssen ja nicht jede Position durchgehen. Gibt es wirklich diese Testspiele extra für Neuer? Nee, ich glaube, die waren vorher. Ich habe das gelesen heute bei Twitter. Ich würde mich nicht wundern, wenn er ihn da mal reinwirft. Also wir haben ja erstmal das Problem, dass wir aber zwei Spieler haben, da ist noch nicht mal 100% sicher, dass sie fit sind. Boateng und Neuer. Ja, aber das musst du machen mit Boateng. Also da reden wir ja nicht von so einer Geschichte wie mit Manuel Neuer, dass, oh Mensch, warum nimmt er den denn mit? Jerome Boateng, wenn er potenziell fit wird für die WM, spielt er auch, weil der einfach eine Rakete ist. Aber der wird fit. Ist Neuer auch im Tor, aber Boateng ist alternativlos. Aber der wird fit. Also das ist, ich habe dich letzte Woche schon gefragt. Nee, Boateng, und da, weißt du, ich weiß es wirklich nicht. Der wird fit, also da können wir sicher sein. Ja. Oder ist das noch nicht ganz sicher? Nee, doch, ich habe das heute auch so. Okay, alles klar. Nee, dann bin ich absolut bei dir, klar, dann musst du ihn mitnehmen. Brauchen wir nicht drüber reden. Tatsächlich, das Absurde ist ja, dass Manuel Neuer eine Alternative hat, eine valide. Ne? Also Welttorhüter und du hast halt Ter Stegen, der nicht minder talentiert ist. Also, dann lass uns gleich bei Manuel Neuer bleiben. Also was ist deine Meinung? Findest du es gut, dass er ihn mitnimmt oder bist du der Meinung, der sollte eher... Natürlich ist das gut, aber nur aus dem Grund, was Pocho gesagt hat, dass, glaube ich, der Typ der Mannschaft abseits des Platzes Mehrwert gibt. Das kann ich mir gut vorstellen. Also er ist Kapitän und das wirst du ja nun nicht, weil du der Allergrößte bist. Also wenn du so völlig duckmäuserisch bist und gar nichts irgendwie beiträgst, wirst du auch nicht Kapitän, bin ich mir sicher. Nee, bin ich mir sicher. Und ich glaube, der ist auch bei Bayern auch Kapitän, oder? Der ist bei Bayern auch Kapitän. Ja. Das wirst du nicht ohne Grund. Das nicht nur, weil er der Beste ist, den es gibt im Tor, sondern auch, weil du, glaube ich, auch Mehrwert der Mannschaft im Teamgeist gibst. Kann man das vielleicht so ein bisschen eine Parallele ziehen? Ter Stegen, Neuer, Lehmann, Kahn 2006? Ich Ich persönlich würde sagen, nein, weil die Vorzeichen deswegen ein bisschen, also wenn Neuer nicht so lange verletzt gewesen wäre und jetzt so knapp erst fit geworden wäre, würden wir doch überhaupt nicht diskutieren. Da sind wir uns einig, oder? Also wir sind uns einig, wenn Neuer die letzten 2-3 Spiele gemacht hätte, würden wir nicht reden. Und ich glaube, da reden wir aber auch nicht von der Linientalentiertheit. Also Ter Stegen und Neuer sind, glaube ich, im Tor ähnlich gut. Ich glaube aber schon, dass es mit dir was machst, wenn du aufs deutsche Tor losstürmst. Wenn da ein Neuer steht, dann denkst du halt schon, da überlegst du wahrscheinlich schon zweimal, in welche Ecke du schießt, weil es ist halt Neuer. Es ist Neuer ist absolut zwei Stufen von der Wahrnehmung höher als Ter Stegen. Tut mir leid. Und das nächste ist auch beim Elfmeterschießen bei einem potenziellen Neuer ist da einfach jemand, wenn der vor dir steht, sinkt deine Chancen nochmal um 10%. Einfach nur, weil es Manuel Neuer ist. Ja. Und das Ding ist halt, an was ich mich jetzt so, also einer von den Torhütern muss ja nach Hause. Leno, Neuer, Ter Stegen, Trapp. Wir können, denke ich mal, Ter Stegen als Dingfest verbuchen, oder? Ja. Sind wir beide klar? Oder alle drei? Und Trapp sehe ich eigentlich auch als sicheren Kandidaten. Oder sagt ihr eher Leno? Ist halt schwer. Erstens ist es egal. Zweitens, Sebastian Trapp ist ja nur Vertretung, ne, von diesem Ariel, genau. Ariel die Meerjungfrau, ne, ist das, glaube ich, der Tor ist bei Paris. Mhm. Ja. Auch mit dem Fischschwanz. Ja. Der hat nur Pokal gespielt, oder? Der hat nur Pokal, ist der Copperkeeper. Den Begriff habe ich mal geprägt vor 40 Jahren. Ja. Keeper allgemein, damit ging es los und dann hast du das nochmal ausgebaut. Genau, ja, richtig, ja. Brothers Keeper. Die Evolution des, das ist der Titel des ersten Buches von Christoph, das wird heißen, die Evolution des Keeper. Genau, die Evolution des Keeper, ohne im Singular, nicht im Plural. Schon mal schön Rechtschreibfehler schon mal im Titel. Ja, richtig. Ja. Das Keeper. Aber das Keeper, da darf ich euch mal fragen, war das immer schon so, dass man im vorläufigen Kader 4 Torhüter nominiert hat? Das habe ich mir auch gefragt. Ich glaube nicht. Aber in dem Fall macht es ja Sinn tatsächlich. Oder nicht? Ja. Es macht Sinn, weil sich, denke ich mal, hier Joachim Löw sich ein eigenes Bild von Neuer machen möchte, oder? Ja, eben. Ja, genau. Okay, jetzt also natürlich die Frage, warum macht er sich kein Bild von Mario Götze? Ich glaube aber, da gab es genug Bilder. Obwohl, es gab nicht so viele Bilder, Bewegtbilder beim BVB. Aber wisst ihr, was richtig schlimm war? Habt ihr die Berichterstattung auf Sky geguckt heute dazu? Nee, ich habe gar nicht angeguckt. Ich habe ja noch frei und konnte mir das angucken und dann saß dann zum Schluss nach der Pressekonferenz wieder Uli Köhler da. Oh, toll. Die Verkörperung von Captain Optimus überhaupt und zog über Götze her. Eieiei. Ja, auf eine Art und Weise. Ja, also wenn man so ein schweres Jahr hinter sich hat und so, den kann man ja nicht mitnehmen. Das wäre ja total, ne? Blablabla. Wir müssen das ganze Thema hinten anstellen kurz, sonst kommen wir zu durcheinander hier. Ja, aber dann zu sagen, dass Uli Köhler, der da von einem Jahr gesprochen hat, wie toll dieser Spieler ist und so weiter. Das ist das Schlimme daran. Ja gut, das Leistungsschwanken kann sein. Aber mal ganz kurz zu dem Thema Neuer zurück. Weil da sind wir eigentlich genau bei der Frage, die du, Pocho, letzte Woche richtigerweise gestellt hast. Kannst du Neuer nur mitnehmen, wenn er auch spielt? Oder nimmst du Neuer auch mit, wenn er zweiter oder dritter Torhüter ist? Genau. So. Ja. Und wenn ich jetzt nach dem gehe, was Chris gesagt hat, musst du Manuel Neuer mitnehmen, also vorausgesetzt, er ist fit, gar keine Frage, und ihn dann von mir aus als dritten Torwart sogar nur auf die Bank setzen. Es dürfen ja alle Spieler mit auf die Bank, also eigentlich ist es scheißegal, ob jetzt da der zweite oder der dritte Torhüter drauf sitzt. Also es dürfen ja alle, wie gesagt, sich da hinhocken. Und du musst ihn einfach mitnehmen, weil er ein Leader in diesem Team ist und diese Rolle wahrscheinlich auch abseits des Platzes wahrnehmen könnte. Also würdest du ihn, wenn er fit ist... Da sind wir doch wieder bei der Lehmann-Kahn-Diskussion. Das ist doch selbe, ne? Nee, aber ich fand, dass Lehmann und Kahn nochmal einen anderen Status innerhalb der Mannschaft genossen haben. Also vor allen Dingen, jetzt spielst du wahrscheinlich auf Kahn an. Ja, sicherlich, na klar. Aber Kahn war für mich nicht so die, das war mehr so ein, weißt du, so ein Lautsprecher, der dann, also so von seiner Rolle für mich anders, so ein Wachrüttler, sag ich jetzt mal. Und Neuer wirkt auf mich anders. Also auch jemand. Das sind ja vielleicht nur zwei verschiedene Versionen von Mannschaftsinfluencern. Also es kann ja sein, dass Manuel Neuer ganz andere Qualitäten hat. Aber ich glaube, dass. Zum Beispiel, dass er zu Marco Reus sagt, schieß doch mal links, nicht rechts. Das ist ja ein Tipp, also, weißt du? Nee, aber Kahn und Neuer würde ich schon miteinander vergleichen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil beide durch ihre bloße Darstellung der Position und die Darstellung der Spielweise und der Präsentheit auf dem Platz schon beide so ein gleiches Image für mich vertreten. So der Titan Kahn halt als unüberwindbare Mauer und genau so ist es Neuer auch. Du kannst aber nicht Lehmann mit Ter Stegen vergleichen. Das, finde ich, ist der Unterschied. Beide? Weil beide das Spiel des Torwartes ganz anders interpretieren. Auch aber Chris, geht es ja nicht um die Spiele, um den Torwart an sich, sondern mehr um das Standing in der Mannschaft. Ja, das Standing in der Mannschaft, da habe ich ja auch schon gesagt, wenn man ihn mitnimmt, kann ich das verstehen aus dem Grund, dass er aber nicht spielt. Aber dann, diese Diskussion wird ja auch jetzt noch nicht geführt. Oder nee, hat einer von noch nicht entschieden werden ist. Kann, weil sie noch nicht geführt werden kann. Ja, aber theoretisch gesehen kannst du doch den Neuer nicht spielen lassen bei der WM. Ja, es kann ja gut sein, dass er das auch nicht wird. Weil der hat die ganze Saison nicht gespielt. Ist ja gut möglich, dass er wirklich nur als dritter Torhüter so als Wink-August mitfährt. Ja, weil der dritte Torhüter ja eh scheißegal ist. Das haben wir doch bei Oli Kahn auch nicht geglaubt, dass der das macht, dass er sich da hinsetzt. Und dann gab es wirklich diese Situation, wo Oli Kahn nach dem Halbfinal aus sich zu Jens Lehmann hingehockt hat. Und ja, also das war ja schon ein überdurchschnittlich menschlicher Moment für Oli. Beim Viertel- oder Achtelfinale, wo er ihm Glück wünscht vor dem Elfmeterschießen gegen Argentinien. Viertelfinale war das. Wo er das stimmt, den Einkaufszettel zugesteckt hat. Das war doch Köpke. Das war Köpke, ja. Aber warte mal, das Ding finde ich... Bissig, meine Güte. Das Ding fand ich schon... war schon ein guter Vergleich, dass der Kahn sich das halt auch nicht nehmen lassen, zur WM zu fahren. Wobei man da vielleicht noch natürlich mit einbeziehen muss, dass es die WM im eigenen Land war. Das war nochmal so eine besondere Würze. Weiß jetzt nicht, ob Kahn sich auch für Russland so entschieden hätte, aber wahrscheinlich schon. Also das kannst du ja fast auch nicht bringen. Du kannst ja nicht als beleidigte Leberwurst dann sagen, jetzt mache ich nicht mehr mit, weil ich nicht der erste Torhüter bin. Das kannst du ja eigentlich nicht bringen, schon gar nicht als Also stellen Kapitän. Wir uns die Frage, ob Manuel Neuer intelligent genug ist, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, nicht bei der WM zu spielen und zu sagen, ich bringe meine Qualitäten menschlicher Natur ein. Und wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Ich glaube schon, dass Manuel Neuer einer ist, der sein Ego unten anstellen kann. Das glaube ich schon. Ja, das denke ich auch. Da bin ich mir, die sind alle egoistisch, ist ja klar. Also das musst du wahrscheinlich auch sein. Nee, du nicht jetzt, aber du bist ja bei der WM nicht dabei. Nee, das nicht. Kannst du mal drüber nachdenken. Das weißt du ja nicht, das weißt du. Ja, also wenn ich jetzt hier den Kader vor mir lese, da reimt sich ja nichts auf. Aber nur von Deutschland. Wofür soll ich jetzt spielen? Finnland. Für dich. Island, da ist bestimmt noch ein Platz frei, wenn du ganz genau guckst. Und klatschen kannst du gut. Meine Wurzeln kommen ja aus Finnland. Ja. Wir spielen ja nicht mit dieses Jahr, leider. Ja, aber das weiß ja keiner. Mal einfach mit aufs Spielfeld laufen. Das wäre schön. Als Einlaufkind kannst du mitmachen, Chris. Oh, das wäre toll. Aber dann bei den Deutschen. Aber wen würde ich mir da wohl suchen? Am besten so einen ganz kleinen Spieler. Ich möchte dich an der Hand von Mats Hummels sehen. Da weiß man gar nicht, wer hübscher ist. Du musst einen kleinen Menschen nehmen. Ich würde das lustig finden, wenn ein Einlaufkind größer ist also das geht der Ding ganz oft so hier. Wie heißt der von Mainz? Bei Roberto Carlos gab es das bestimmt öfter. Das stimmt, aber der war dafür immer so breit wie drei Kinder. Ja, das hat keine geilere Freistöße geschossen. Wen würdet ihr euch am liebsten aussuchen, mit denen ihr Hand in Hand aufs Spielfeld, WM-Finale geht? Deutsche Nationalmannschaft. Ja. Mario aktuelle Gomez. Nationalmannschaft oder darf ich auch weiter zurück? Nein. Aktuell, komm mal nicht mit deinen 70er-Jahren vorhin. Mario Gomez. Ja, natürlich, warum frage ich auch. Und du, Pocho? Flacco. Ach nee. Flacco. Matze Ginter ist ja nominiert, ich kann ja auch einen nehmen. Stimmt, ne? Mit Matti kannst du. Ja, mit wem würde ich am liebsten an der Hand? Ich glaube, ich würde lamerweise Thomas Müller nehmen, weil ich glaube, auf dem Weg von den Katakomben zur Mittellinie hast du noch ein geiles Gespräch, kann ich mir vorstellen. So ein ganz entspanntes, flapsiges Gespräch, kann ich mir gut vorstellen. Nee, eigentlich müsstest du neben Özil laufen und den die ganze Zeit beleidigen. Aber nee, das ist nicht gut, weil ich bin blond und blauäugig. Du meinst, das gibt ein komisches Bild ab. Ich denke, das gibt ein komisches Bild ab, ja. Nee, also. Dann nehme ich Gündoğan. Ich lege mich, aber nur wenn du auch so einen Schnäuzer trägst. Ja. Ich lege mich jetzt fest, ich sage, der Neuer fährt mit. Ter Stegen, Neuer und Leno. Ich glaube, der Trapp wird gestrichen. Ich glaube auch, Trapp wird gestrichen. Das ist auch für mich schon immer eine Attrappe gewesen. Attrappe, ja. Nicht schlecht. So, dann kommen wir zum vorhin schon angesprochenen Nicht-Mitfahrer, Mario Götze. Da habe ich ja die steile These in den Raum gestellt auf Twitter. Mario Götze ist aktuell der glücklichste Spieler, weil ich wirklich davon ausgehe, dass das dem Jungen nicht gut getan hätte, jetzt bei dieser Weltmeisterschaft mitzufahren. Ricky, soll ich dir sagen, was meine Theorie ist? Er hat den Wake-Cut nicht geschafft. Das sagen alle, aber er ist nicht fett geworden, sondern er hat einfach nur Muskelmasse auftrainiert. Wenn du das mal siehst. Aber dieses Profundbissige von euch, das ist ja unerträglich. Ich gehe gleich zu Fums und Bums. Also, das da besser wäre. Ich lade mir gleich den Matti rein, hier Maxel oder wie der hieß. Der versteht wenigstens nochmal einen Gag. Ja, da kann ich gleich nochmal drauf hinweisen. Die letzte Rasenfunkfolge, das muss man an dieser Stelle tun. Das war eine Folge, also wir haben ja halt relativ wenig über 34. Spieltag gesprochen. Nee, jetzt hör zu, weil das kann ich dir auch nur empfehlen. Da war auch noch der von den Rocket Beans dabei, Tobi Escher, der da wirklich, also das ist einfach, manchmal wünscht man sich, ein Podcast würde einfach 25 Stunden gehen und der geht nur 3 Stunden. Leider. Weil das ist einfach nur toll, wie man über den 34. Spieltag so fundiert und lange sprechen kann. Und es ist auch noch interessant. Das ist einfach nur herausragend, weil bei diesem Spieltag ging es bei den meisten Spielen um nichts mehr. Aber es ist noch ein dritter dabei, habe ich auch den Namen vergessen. Die drei haben es wirklich hinbekommen, dass der Spieltag von ihnen besprochen noch schöner war als der Tag, als er eigentlich war, als Stuttgart Bayern München weggefickt hat, wie wir hier sagen, mit 4-1. Ja. Weggefickt. Die erste Niederlage. Ja, du löst bei mir tatsächlich nichts aus, auch mit dem Song am Anfang. Ich hab ihn lieber mitgesungen, als irgendwie griesgrämig zu sein. Du wendest dich ab von diesem Verein in den schwersten Stunden. Jetzt, wo sie einfach mal einen gleichwertigen Gegner in dieser Liga gefunden haben, der alle Schwachstellen in dieser Mannschaft aufgedeckt hat, die diese Mannschaft hat. Und das wird euch, ich sag das jetzt schon, Bayern München startet mit höchstens 9 Punkten aus den ersten 4 Spielen. Für mich war sowieso 96 schon immer der Herzensverein. Aber nur so das genau, wenn ich sage, der Dribbitsch war immer der beste Mann im Gladbach. War auch so, bei Nürnberg damals schon, war der toll. Da war er wirklich toll. Gut, also jetzt hier, Mario Götze. Ist das jetzt, also ich finde es gut, dass er ihn nicht mitgenommen hat, weil ich glaube, Götze tut das auch mal ganz gut, so ein bisschen aus den Schlagzeilen rauszukommen und sich dann vielleicht komplett und konzentriert auf die neue Saison vorbereiten zu können. Dann auch mit dem neuen Coach, Lucien Favre, ich glaube, er wird davon profitieren, dass er jetzt nicht mit dabei ist. Also ihr seid euch auch sicher, dass Favre zum BVB geht, ja? Ach, ich dachte, das wäre schon sicher. Nö, soweit ich weiß nicht. Ich war ja auch sehr überrascht, dass das dann so schnell ging mit Tuchel jetzt bei PSG. Na gut, dann aber Dieter Investigativ kann ich jetzt hier vermelden. Also Favre geht zum BVB. Das ist nett von dir. Ja, und Tuchel war da eigentlich auch klar, oder? Ja, klar war schon. Nur es ging ja, dann hätte man ja das ja auch vorher schon mal ein bisschen kommunizieren können, finde ich. Also so wie das jetzt dargestellt wird, ist das alles ein bisschen schwierig. Na gut, aber bist im Prinzip dabei, dass Götze da nicht in diese Mannschaft gehört. Absolut, ja. Absolut, 100%. Da greift endlich mal das Leistungsprinzip. Ja, das kann man so sagen, ja. Gut, abgehandelt. So, dann kommen wir zur wahrscheinlich überraschendsten Personalie. Nils Petersen ist im vorläufigen Kader. Und der Wagner ist raus aus dem Spiel. So, fand ich übrigens cool den Tweet von Dr. Oetker, die geschrieben haben, dass sie noch nie mit Wagner konnten. Haben sie echt gemacht? Ja. Den Gag habe ich letzte Woche mit der Pizza gebracht. Dr. Oetker, Twitter-Kanal. Die hören wahrscheinlich Dieter. Grüße. Grüße. Ja. Ich hätte gerne mal so eine Wie überrascht wart ihr? Immerhin war das der beste Torschütze. Immerhin war das der beste Torschütze in der WM-Quali. Und der fällt jetzt nicht mit. War diese Aussage von Wagner dem Löw zu viel, als er gesagt hat, er ist einer der besten Stürmer und muss mitfahren? War das zu viel für Löw? Ich kann mir vorstellen, dass der Löw so ein harmoniesüchtiger Typ ist und der so Egoton überhaupt nicht mag. Kann ich mir gut vorstellen. Weil aber ja, sieht man ja bei Özil und ja, genau. Aber die halten die Fresse, wenn es da beim Training zur Sache geht. Da gibt's, meinst du? Da gibt's kein Theater. Der Özil, der macht da nicht einen Dicken. Guck dir mal, der verkriecht sich doch bei der gering. Özil verkriecht sich bei jeder Drucksituation. Verschwindet Özil. Der löst sich einfach nur auf. Der wird verschluckt vom Rasen. Den siehst du nicht mehr. Das ist kein Spieler, der vorangeht und mit breiter Brust seine Meinung durchdrückt. Das ist ein Straßenkicker, der nur Bock hat, ein bisschen mit dem Ball rumzujonglieren, der möchte nicht großartig wehtun. Das ist aber bitte mit so einem rosa Toyser Ass ein Euroball, damit der auch nicht wehtut. Ja, und so einem pinken, komischen Trikot von Real Madrid, das hauteng anliegt. Nee, Özil ist für mich nicht der Typ, der dafür Theater sorgt in der deutschen Nationalmannschaft. Also jedenfalls nicht, weil er irgendwelche Ansprüche stellt. Dass Wagner so ein Störfaktor gewesen wäre, der sein Ego halt über die Mannschaft gestellt hätte, ja? Das Ding ist, ich vermute, dass Löw so gedacht hat, wenn der Wagner mitgeht und nicht spielt, dann könnte das für Probleme sorgen. So. Seid ihr auch der Meinung, dass der auch tatsächlich so ein Stinkstiefel ist? Glaube ich nämlich nicht, trotz des Bartes. Er wird auf jeden Fall nach außen so da, er stellt sich so nach außen auf jeden Fall da. Er stellt ja, sich richtig. Ich glaube, da. Er ist einfach nur in dem Fall grateful. Ich glaube, der ist einfach nur dankbar, da zu sein. Ich glaube, diese Aussagen, die er gemacht hat, die hat er als Vehikel genutzt, um bessere Chancen zu haben gegen Mario Gomez. Ja, aber allein das ist halt schon so lächerlich, wenn du auf der anderen Seite den Gomez stehen hast, der das mehr oder weniger an sich abblitzen lässt. Und man muss ja ganz ehrlich sein, Wagner ist ja jetzt niemand, der durch bestechende Leistungen in den letzten Wochen auf sich aufmerksam gemacht hat, sondern er spielt halt bei Tore gemacht. Ja, also, bei Bayern München, ey, da kannst du vorne Kalli Kallmund reinstellen und der kugelt das Ding irgendwie rein. Also das ist mir zu wenig. Das reicht für mich nicht, wenn du sagst, er hat seine Tore gemacht. Er macht Tore in einer Position, wo es ihm so einfach gemacht wird wie bei keiner zweiten Mannschaft. Das ist halt so. Und das ist auch nicht meine Kritik. Also ja, das daran möchte ich jetzt auch nicht irgendwie mich aufhängen, dass er halt da sich den leichteren Job ausgesucht hat, ähnlich wie übrigens der andere Vogel, der da am Tor steht. Aber er muss halt dann damit leben, dass dann ein Nationalmannschaftstrainer sagt, nö, auf dich kann ich verzichten, du kommst da immer nur von der Bank, wirst nicht richtig gefordert. In den Wicht, weißt du, wenn der zum Beispiel in Madrid der Unterschied gewesen wäre, ja, wenn der da gekommen wäre und einfach dann vielleicht nochmal was rausgekitzelt hätte, dass ich das Gefühl habe als Nationalmannschaftstrainer, hey, wenn es mal eng ist und ich bring den, dann macht der den Unterschied oder kann den Unterschied machen. Dann kann ich das noch eher verstehen, dass du den mitnimmst. Aber da traue ich dem Nils Petersen rein von der Einstellung her mehr zu. Deswegen bin ich eigentlich d'accord mit dieser Entscheidung, Petersen mitzunehmen. Was mir bei dieser Präsentation ziemlich auf den Sack ging, war, dass die ganze Zeit davon gesprochen wurde, sowohl von Grindel als auch von Löw, was mich besonders bei Löw überrascht hat, war, dass man die Entscheidung bei Petersen immer damit argumentiert hat, ja, der hat ja mit der Mannschaft es geschafft, 15 Tore zu machen. Also diese leise Kritik an Freiburg, die ja immerhin Bundesligist sind, fand ich total unangebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es nicht gehört, aber wenn ich es jetzt so höre, das ist ja schwierig. Ne, das kann es nicht bringen. Weil du kannst ja auch nicht sagen, nee, also ich habe ja schon ein Lieblingskind, wenn du 6 Kinder hast. Ne? Das bringt's ja auch das nicht. Klingt komisch, das stimmt schon. Ja. Aber insgesamt. Es ist schwierig. Ja. Ich kann die Personalie Petersen schon nachvollziehen. Also ich hätte mich andererseits auch aufgeregt, wenn er da gar nicht berücksichtigt worden wäre. Dann hätte ich mich gesagt, warum kommt einer nicht mit, der 15 Tore schießt in der Bundesliga und damit der beste deutsche Torschütze ist. Dann hätte ich mich genauso auf der anderen Seite darüber aufgeregt. Darum kann ich das schon nachvollziehen. Wagner zu Hause zu lassen, ja, ich kann mit dem Mann sowieso nicht. Das ist aber eine persönliche Sache. Das ist einfach so eine Sympathiesache. Ist bei Löw genauso. Und vielleicht ist es das. Und das ging halt für mich. Dann, das ist kein Thema, worüber ich jetzt weiter viel nachdenke. Und du sagst auch nicht vielleicht sogar im kleinen Kämmerchen so im Hinterkopf, so einen kleinen Typen sitzen habe, der sich auch so ein bisschen lachend die Hände reibt und sagt, ja, das hast du doch von deiner Großkotzigkeit in den letzten Wochen. Ne? Und du hast ja einen ähnlichen Spieler mit Mario Gomez. Also letzten Endes... Hallo. Hört ihr mich noch? Ja, fast jetzt. Gar nicht. Und du hast ja noch mit Mario Gomez einen sehr ähnlichen Spielertypen. Vielleicht hat er sich auch überlegt, ich brauche nicht zweimal den gleichen Stürmertypen. Dann nehme ich entweder Gomez oder Wagner mit. Und er hat sich dann für Gomez entschieden, weil er ihn kennt und weiß, dass Gomez insgesamt fürs Mannschaftsgefüge vielleicht wertvoller ist. Das ist einfach nur eine Vermutung. Und es wird auch an dieser Personalie nicht scheitern, egal wen er da jetzt mitgenommen hätte. Richtig. Das muss man halt auch mal sagen. Insgesamt sind es die zu erwartenden Typen, die da mitfahren. Und es werden ja auch noch ein paar Leute gestrichen. Also von daher müssen wir mal abwarten, ob dann Nils Petersen doch da mitfährt. Genau. Ist das so der potenzielle Streichkandidat, deiner Meinung nach? Wie viele werden denn gestrichen überhaupt? Ich glaube, 23 fahren mit, ne? Und 27 sind jetzt nominiert worden, kann das sein? Dann sind es 4, die gestrichen werden. Ja. Na gut, ein Torhüter, ein Torwart. Haben wir 3. Mhm. Ich denke mal, also im ersten Moment würde ich sagen Petersen, aber da Löw, glaube ich, den Petersen nicht einfach mal so nominiert. Aber Löw hat heute auch dediziert gesagt, dass Petersen Joker-Qualitäten hat. Ja, und ich glaube halt auch nicht, dass er jemanden einfach so nominiert, den er vorher noch nie nominiert hat, um ihn dann 3 Wochen später wieder nach Hause zu schicken. Hat er schon gemacht. Ja, hat er schon gemacht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Petersen sich, wenn er sich jetzt nicht völlig blöd anstellt, fast sehr gute Chancen ausrechnen kann, mitfahren zu dürfen. Bei Brandt mache ich aus irgendeinem Grund noch ein Fragezeichen, obwohl ich den super finde, aber Brandt ist für mich so ein Kandidat, der da könnte es eng werden. Rudi? Rudi auch, ja. Rudi ist mit dabei? Ist mit dabei, ja. Was? Ja, du hast ja Koretzka, du hast Gündogan, du hast Khedira, also Rudi ist schon jemand, der wahrscheinlich einen Urlaub buchen kann. Und mit diesem Marvin Blattenhardt, das geht für mich irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Aber du ja, musst das ist auch so komisch, ne? Ja, das hat mich so ein Leben, aber der fällt ja auch nicht auf. Der Tal, da könnte ich mir noch vorstellen, dass er den raushaut. Ist auch zum ersten Mal jetzt dabei. Jonathan Tah. Ja, also aber wenn ich die Namen so lese, das klingt erstmal ziemlich cool, aber da wir ja alle wissen, dass die Spieler, die auf der Insel abliefern in unregelmäßigen Abständen, in der Nationalmannschaft ihren Scheiß irgendwie nicht so richtig zusammenbekommen, glaube ich, dass wir angewiesen sind auf Werner, dass wir angewiesen sind auf Müller und auf so einen Spieler wie Toni Groß. Also das sind für mich... Kimmich, glaube ich, auch als Antreiber von hinten. Ja, und Reus. So, das sind, glaube ich, die... Wenn der Reus fit ist und spielt, Werner vorne drinne, Müller, Groß und Kimmich, wie du schon gesagt hast, hat er ja gezeigt gegen Madrid, was der für eine Wucht entfalten kann. Das könnte schon offensiv ziemlich fett sein. Und wenn die anderen von mir angesprochenen dann auch noch eine Leistung abrufen können, die sie uns vorher noch nicht gezeigt haben, wie Özil oder Sahne oder so, dann kann man schon sagen, dass Deutschland vielleicht die Vorrunde übersteht. Aber ich glaube auch, dass Toni Kroos ein ganz wichtiger Faktor ist als Ballverteiler. Ich glaube, vielleicht der wichtigste Faktor. Ja, ja, klar. Wenn der so eine Rolle spielen kann wie in Madrid, dann wäre das schon schön für uns. Wie wird er spielen? Toni Kroos ist zu dem Spieler gereift, der er immer sein wollte. Aber er hat extrem von Casemiro profitiert. Und wer ist jetzt ein Casemiro? Ja, Khedira. Ja, mal gucken. Doch, Kroos. Also ich sage das ja bei Bayern-Spielern immer recht ungern, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man muss dann auch mal die Kirche im Dorf lassen. Kroos ist für mich, glaube ich, mit der beste Spieler der deutschen Nationalmannschaft. Ja, da würde ich fast mitgehen, glaube ich. Ich denke auch. Im ersten Moment, es gibt ein paar Leute, die haben das Potenzial. Ja, auch Müller und so, klar, ne? Aber Kroos ist Müller ist anders, ist ja. Kroos ist so ein Gesamtpaket und auch wie der sich mittlerweile präsentiert. Und ich meine. Ist ein Weltstar. Das ist ein Weltstar, absolut, ne? Stellen wir uns mal vor, wir machen Tipptapp. Welchen Spieler würdest du zuerst dir raussuchen, Chris? Weißt du, so wie früher auf dem Bolzplatz. Ja, klar. Das ist schon so immer den Groß, oder? Ja. Nee, warte mal, lass mich mal. Aber wir spielen nicht irgendwie auf Garagentore, weil dann würde ich, glaube ich, Sahne nehmen oder Özil, sondern schon so richtig auf dem richtigen Fußballplatz. Ja, da würde ich wahrscheinlich, nicht auf dem Hinterhof, dann würde ich Süle nehmen, weil der einfach alle verkloppt. ich würde wahrscheinlich Marco Reus nehmen. Ja, auch stimmt, keine schlechte Sache. Aber der verletzt sich ja so schnell. Stimmt. Dann liegt er an der Seite und du bist schon wieder einer weniger. Beim nächsten Tipptapp tritt der Pocho den auf den Fuß und ist er weg. Ja, und dann ist er wieder raus für 8 Monate. Ja. Nee, ich würde Reus nehmen, weil der einfach ein Gamechanger ist, ein Difference-Maker und dann Groß. Aber ich würde erst Reus nehmen. Und der ist auch gallig, der ist heiß, das ist sein erstes großes Turnier. Ja, aber wenn wir dann wirklich Tipptopp machen, dann hast du Groß ja nicht. Weil die nimmt ja dann der zweite Level. Den kann Ricky gerne nehmen, ja. Habe ich halt Pech, aber setze Rules, ne? Ja, so läuft es halt manchmal. Ja. Also, ja, ich bin gespannt, wie das ausgeht, aber das ist noch so weit weg. Ich kann mich da auch noch überhaupt nicht irgendwie in so eine Stimmung bringen, jetzt bald WM oder so. Das geht gar nicht. Das ist für mich so weit weg noch. Und ich freue mich da mehr auf, ich weiß nicht warum, auf dieses Relegationsspiel zwischen Kiel und Wolfsburg. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Da freue ich auch drauf. Ja. Ich habe einfach Bock drauf, weil ich habe irgendwie liegt da was in der Luft. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie liegt da was in der Luft. Ich wollte gerade ins Mundstück sprechen. Das erste Testspiel ist gegen. Ja, vorne habe ich es noch gelesen, aber jetzt weiß ich nicht. Das zweite ist gegen Saudi-Arabien. Österreich. Österreich. Genau, in Österreich. In Österreich. Ja, aber diese Testspiele, ich weiß, ich finde die immer so unaussagekräftig. Also da haben wir ja schon alles erlebt. Da wurden wir von Ungarn verkloppt und sind später dann ins Finale gekommen bei der Weltmeisterschaft. Also diese Testspiele, die sorgen bei mir auch noch nicht für die richtige Stimmung. Bei mir ist es dann wirklich mit dem ersten Spiel, entweder da oder gar nicht. Und vorletztes Jahr in Frankreich, hat es bei mir nie richtig Klick gemacht. Ich bin nie warm geworden mit dieser Weltmeisterschaft, weil es zu viele Vorrundenspiele gab, aus meiner Sicht. Europameisterschaft, muss man natürlich ehrlich sagen. Das erste Spiel ist gegen Mexiko, ne? Boah, du. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall gleich der härteste Gegner, in Anführungsstrichen. Mexiko ist natürlich schon, ja, unangenehm, ey, jetzt ganz im Ernst. Ja, klar, aber Südkorea und was ist da noch? Legoland oder was? Legolas. Was? Elfenrepublik ist, glaube ich, noch mit dabei. Die, und genau, die Elfenrepublik oder irgendwie sowas. Also, ja. Wir haben dann, wir müssen direkt, erstes Spiel, wenn wir das ordentlich absolvieren, wie auch 2014, da haben wir ja gegen was? 4-1 gewonnen da? Holland? Nee. Keine Ahnung. Was war das? War doch gleich so ein Knaller. Ich weiß nicht mehr, was gestern war. Warum soll ich dran denken? England. Das ja. Ding ist halt, Mexiko musst du schlagen. Fertig. So, da kannst du nicht unentschieden oder so spielen. Deutschland muss Mexiko schlagen. Aber du weißt doch, wie es ist, die musst du schlagen, die musst du schlagen. Ich weiß, ja, die wirst du wahrscheinlich auch schlagen. Du wirst wahrscheinlich auch ein, zwei schlechte Spiele haben, wie gegen Algerien 1-0 rumkrepeln und schwupps, 8-1 nächstes Spiel gegen Brasilien gewonnen. Also, ja. Wem sagst du das? Ich habe es ja gesehen jetzt am Wochenende wieder. Zack, haust du da 4-1 so eine Mannschaft weg und davor quälst du dich ewig lang mit Hoffenheim, bis er mal 2-0 gewinnt. Aber ihr hattet auch noch nie so einen schwachen Gegner. Es war wirklich erschreckend, wie einfach das war, die Bayern einfach mal 4 Dinger rein zu Ich machen. Weiß nicht, wann die Bayern das letzte Mal 4-1 zu Hause verloren haben. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal der VfB so eine geile Mannschaft hatte. So einfach ist es. Da kann man es ableiten dran. Und schauen dann die wieder? Wenn dann zu Bayern, Spreche aber nicht laufen. Nach Stuttgart. Ich glaube, in München. Laufen, ja. In München könnte es vom Alter ja passen, oder? Also. Ja, ich denke, ein bisschen zu jung, aber. Ja. Aber Chris, jetzt mal Spaß beiseite. Was ich mir wirklich gedacht habe, und das hat jetzt nichts mit Stuttgart und hin und her zu tun, aber was ich mir wirklich gedacht habe, ist, dass München doch dringend noch irgendwas da auf ihrer Linksverteidigerposition tun müssen, oder? Wieso, wie meinst du das jetzt? Backup für Alaba oder was? Ne, ja, Moment, der Alaba ist ja jetzt auch nicht, der war jetzt auch immer regelmäßig verletzt, kann man sagen. Immer mal wieder. Ja, irgendwas. Natürlich. Aber der euer Backup ist Rafinha. Ja, nee, der Backup, Rafinha ist eigentlich Backup für Kimmich. Aber der hat auch auf links gespielt gegen Stuttgart. Ja, gezwungenermaßen. Also der macht ja, aber du hast ja sonst niemanden anders. Du holst ja jetzt einen. Die holen so einen Linksverteidiger aus Spanien. Ach so, das meinte ich ja eben. Aber du hast jetzt aktuell, wenn Alaba ausfällt, muss Rafinha auf links spielen. Ja, oder Bernat. Aber der ist auch oft verletzt. Genauso oft verletzt. Deswegen meine ich, du musst irgendwie nochmal, und zwar Qualität verpflichten dann letzten Endes. Auf ja, du holst da so ein junges Megatalent für 18 Millionen oder sowas. Ich hab den Namen nicht auf dem Schirm, aber was man so liest, vielversprechend, kann man machen, glaube ich. Ja, ja, meine 18 Millionen klingt zwar albern, aber das ist ja mehr oder weniger nichts. So einen jungen Burschen. Ja. Wir zahlen ja auch für den Maffeo 10 Millionen. Wenn du das so hörst, ja, ihr seid ja anders. Komplett nicht ausgebildeten, oder nee, das stimmt ja nicht, komplett nicht ausgebildeten Spieler, aber es ist halt eben nur ein Talent. Doch, ich meine, der hat eine Bäckerlehre gemacht. Der ist ausgebildet. Aber weißt du nicht, ob der die bestanden hat? Das ist natürlich. Doch, weiß ich. Ach, das weiß ich. 3,2, ganz knapp. Aber hat er bestanden. 3,2, also ganz knapp. Der ist ausgebildet. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Wenigstens. Der kann ein paar Bäckle machen bei euch. Ich dachte gerade, jetzt sagst du Akando. Da muss ich schon wieder an Jupp Heynckes denken. Da habe ich mir so ein schönes Video angeguckt. Da ist auch viel Zucker drin. Wie er mit seinem Hund gespielt hat. Das ist ja wirklich herzallerliebst. Isst du dein Akando mit Zimt oder nur mit Zucker? Kommt drauf an. Ist immer die richtige Antwort. So, frag Dieter, ist jetzt hier angesagt. Frag schon? Dieter. Ja, schon. Es ist 19 Uhr, spielt der VfB in Halle. In der Halle, oder? Der kann nicht mehr, der Ricky, der hängt durch. Er trägt dieses Trommelfeuer der Idiotie nicht mehr. Nee, es ist wieder nur eine Frage reingekommen, aber die hat es in sich. Wird sich der FC Bayern nochmal umentscheiden und Korkut verpflichten? Chris, da kannst du vielleicht für deinen Chef reden. Es gab Gespräche, aber kann man einfach nicht finanzieren. Ja, stimmt. Da hat der Reschke direkt gesagt, nee, ich kann seinen Akzent nicht nachmachen. Also stellt euch einfach vor, wie Reschke sagt, nein. Okay, das war's bei Frag Dieter. Hashtag Frag Dieter. Also das ist ein Hashtag, den müsst ihr letzten Endes immer benutzen, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Und um das jetzt wirklich nochmal dem Dümmsten zu erklären, natürlich könnt ihr auch ganz persönliche Fragen an uns schicken. Ja, also wir sind mit diesem Hashtag für euch erreichbar. Das ist das Tor zu Dieter, kann man sagen. Ich bin ja auch in diesem Team hier, in diesem Triumvirat, bin ich ja auch der Gartenexperte. Ich habe letztes Wochenende einen japanischen Ahorn gepflanzt. Guck mal an. Und ich habe ein russisches Nashorn gebumst. So ist es. Also ihr könnt mit allem zu uns kommen. Wir sind in allen Bereichen. Also wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr ohne weiteres, Mensch, Chris, wie sieht's denn aus? Japanische Ahorn. Hast du schon mal einen Tweet bekommen, der so anfängt, Mensch, Chris, wie sieht's denn aus? Das ist schön, da würde ich mich freuen. Wie sieht's denn aus, wenn ich einen japanischen Ahorn neben einer italienischen Bourgogne pflanze? Breaking. Kann er kannibalisieren? Nehmt bitte schneller und länger auf. Ich hatte mal live reinguckt, ich hab's auch. Der Hauke hat geschrieben, nehmt bitte schneller und länger auf. Du musst einfach den Podcast eine doppelte Geschwindigkeit abspielen, dann ist er doch schneller. Schneller und länger. Er will praktisch mehr Content in derselben Zeit. Das ist das, was er will. Zeit mehr Informationen droppen, das ist schwer. Das ist genau das, was die Frauen auch immer von mir verlangen. Oh. Und auch bekommen. Ich kann euch dafür kurz die Startelf des VfB Stuttgart hier vorlesen und sie hat es in sich. Im Tor, ja. Jens Grahl, Insua spielt, gerade verlängert im Jahr nur Insua. Auch im Tor. Auch im Tor, das ist die Überraschung. Ja. Dann Baumgartl in der Verteidigung oder praktisch ich suche gerade den nächsten Innenverteidiger. Wir spielen nur mit einem Innenverteidiger, das ist ja Wahnsinn. Ja, reicht ja auch. Ja, gegen Halle reicht das. Wir spielen nur mit zwei Abwehrspielern. Was geht denn da ab? Also ganz kurz, Grahl, Insua, Baumgartl, das ist wahrscheinlich unsere Verteidigung und einer davon ist Torhüter. Und dann Akolo, offensives Mittelfeld, Mangala, zentrales Mittelfeld, Burnic, zentrales Mittelfeld, Zimmermann, zentrales Mittelfeld, Özcan, zentrales Mittelfeld, Ginczek, Sturm, Brun Larsen, offensives Mittelfeld und Radeljic. Das hört sich für mich schon so an wie Sommercup in Sölden. Nee, so, das hört sich für mich nach Euroleague-Quali an. Ich kenne keinen Namen bis auf Ginczek. Ja, aber das hört sich alles so an wie Spieler aus der zweiten Liga. Das ist der Alpencup irgendwie. Ja, das ist natürlich jetzt hier, das ist hier Spaß. So, dann kommen wir zum Dieter der Woche. Und dann muss man sagen, es war natürlich dann leicht für euch. Es war ganz lange extrem spannend. Zur Auswahl standen die Menschlichkeit, nominiert von Chris, Taifun Korkut und Ditsche. Und ich glaube, wenn Taifun Korkut in München nicht gewonnen hätte und ich nicht alles vollgepostet hätte mit Stimmen für Korkut ab. 110 Stimmen, ne? Genau. Wäre es wahrscheinlich eng geworden. So hat Taifun Korkut mit 63% den Titel Dieter der Woche nach Stuttgart geholt. Zum ersten Mal, muss man sagen. Und ähnlich dominant wie das Spiel dann am Samstag, ne? Ja, genau. Da hat er im Endeffekt seine Siegesserie fortgesetzt. Ich habe auch gleich wieder ein schönes Bild gepostet. Ich finde, das ist ein sehr passendes Bild. Der freudestrahlende Taifun Korkut mit Krone und Pokal. Und ja, wir sind bei den dieswöchigen Nominierungen angelangt. Und Pocho, du hast mal wieder die Ehre, als Erster den Dieter rauszuhauen. Dieter die Ehre. Jetzt pass auf. Jetzt kleiner Seitenhieb. Ganz kleiner, ja. Nee, ich mache das ja extra, muss man ja sagen. Nein. Aber mein Dieter der Woche ist der Dieter Fußball-Podcast. Das hat sich gerade angehört wie ein Rage-Quit von dir, aber gut. Ja. GG, Pocho, GG. Achso, guck mal, ich habe nur einmal Rage-Quit gehört im Chat da bei der Notschleife und ich wusste nicht, dass die ganz coolen Leute GG sagen, aber jetzt weiß ich es. Nee. Dieter Fußball-Podcast, Pocho? Ja, Dieter der Woche ist der Dieter Fußball-Podcast. Natürlich noch ein Statement. Da mobilisierst du natürlich auch die letzten Hardcore-Non-PG-Fans, ne? Ja. So, Chris. So, ich nehme natürlich nicht Kai Dittmann, du dummes Schwein. Und zwar nehme ich, auch von vornherein schon nicht. Ich möchte, dass aber auch klar in dem Post steht, was ich jetzt sage. Ja. Nicht die VfL Wolfsburg-Fans. Nicht. Weil wie? Also nochmal ganz kurz, nur damit man da nicht, dass es nachher heißt, hier gibt es Wettbetrug. Ich soll schreiben, nicht also ich möchte, VfL ja, Wolfsburg-Fans. Ich möchte natürlich in Dieter der Woche einmal mehr einfahren, aber das geht nur mit den unglaublich dämlichsten Fans, die es auf der Welt gibt. Das sind die Wolfsburg-Fans. Wie kann es sein? Wie? Abstieg. Es ist vorbei. Exodus. Wenn du wahrscheinlich absteigst, springt der Investor weg. Es ist vorbei. Du kannst im Prinzip zapp, zerrapp machen. Dann ist Schicht. Es ist nicht so wie bei Hamburg, dass du sagst, oh ja, Tradition hat ein Ende, der Dino steigt ab. Aber eventuell kommen wir nächstes oder übernächstes Jahr wieder. Nein, beim VfL fucking Wolfsburg wäre eventuell danach Feierabend gewesen. Und es ist nicht ausverkauft. Seriously? Das kann nicht sein. Diese Fans, das ist so widerlich. Das ist so ekelhaft. Und ihr sagt doch mal zu den Bayern-Fans oder Retten-Fans, da sind wenigstens 78.000 gegen VfL wie heißen die? Event-Fans sind das, Chris. Event-Fans. Da. Kann ja sein, ne? Aber ist wenigstens voll. Aber die 39 Fans da aus Wolfsburg, die kriegst du nicht mal mobilisiert oder was. Das ist lächerlich. Nicht der VfL Wolfsburg oder was auch immer da schreibt. Sie will auf jeden Fall, dass ich hab jetzt in dieser Nachricht steht, dass ich sie hasse. Nicht die Wolle Petri habe ich geschrieben. Nicht die VfL Wolfsburg-Fans habe ich geschrieben. Ist das so zu deiner Zufriedenheit? Ja, man muss aber dazu sagen, beim VfL Wolfsburg von Ausverkauf zu sprechen, ist natürlich schon, ist einfach falsch. Es sind nicht alle dem oder es haben nicht alle die Möglichkeit genutzt, ihre Freikarten einzusetzen. So muss man sagen. Also ich glaube, dieses Stadion war noch nie ausverkauft. Es gibt ja immer nur diese Freikarten von VW. Und zum Thema Bayern, da müssen wir natürlich das hier noch spielen. Kann man in die Kamera jubeln? Jubeln? Ja. Jubeln, einfach jubeln. Jubel! Ist immer wieder schön. Das Emotion. Einfach unser Freund, in die Kamera jubeln. Das ist so geil, dieser Verein. Vor allen Dingen, es war wirklich die traurigste Meisterschaftsfeier, die ich je gesehen habe. Da hat auch kein Mensch Bock gehabt, mit diesem ollen Potter rumzulaufen. Das war doch wirklich traurig. Und ich kann es denen auch nicht mal verdenken. Das muss man dazu sagen. So. Den Tiger hat es aber erwischt. Habt ihr das gesehen? Ja, ich habe nur mitgekriegt. Ja, Muskelfaser. Das hat vom Weglaufen. Ah, okay, nee, das habe ich nicht mitbekommen. Gut, ich nehme die Tragödie. Ich nominiere diese Woche Anastasios Donis. Das ist ein Spieler, der die Zukunft der Bundesliga letzten Endes schon auf der Brust trägt. Das liegt natürlich hauptsächlich am Brustring und an dem VfB-Wappen. Das ist nämlich die Zukunft dieser Liga. Das wird der härteste Konkurrent werden auf mittelfristiger Sicht für den FC Bayern München. Und Tasos Donis hat einfach mal den Bayern gezeigt, wo der Schuh drücken wird in der neuen Saison. Ja, es ist nicht so, dass jeder Trainer diese Mannschaft zu ganz neuen Leistungen treiben kann und jeder mit dem Meister werden kann mit dem FC Bayern. Nein, dieser Kader ist überaltert und faul. Das ist es einfach. Ja, und deswegen hat es auch... Nenn es satt. Nö, faul finde ich despektierlicher. Das sind einfach faule Schweine und deswegen hat das mit Ancelotti auch nicht mehr geklappt und ich weiß nicht, was der Jupp Heynckes denen dann versprochen hat, dass die sich nochmal Mühe gegeben haben, sonst wäre das schon in dieser Saison in die Hose gegangen. Dafür steht sinnbildlich Anastasios Donis. Alle anderen Bundesligaspieler sollen sich an Tasos Donis ein Beispiel nehmen. So macht man das nämlich. Mit Mut, ja, und Qualität und natürlich auch mit einer gewissen Stützohrigkeit einfach mal den Bayern 4 Kisten da einschenken. Also gut, hat er alle 4 gemacht? Nee, er hat 3 vorbereitet und anders 2 vorbereitet und einen hat er selber gemacht. Ja, das kann man schon sagen, dass das der Man of the Match war für den VfB. Großartiger Spieler, der aber so schnell ein bisschen, kann ich euch aus dem Nähkästchen was erzählen, der ist immer schnell angepisst. Der ist tierisch genervt, dass er nicht spielen durfte und hat auch schon mit Abschied gedroht und so und hat der Reschke gesagt, nee, das ist Thema, Donis stellt sich für uns nicht, der bleibt hier. Und dann hat Donis gesagt, naja, wahrscheinlich bleibe ich hier. Also das ist schon eine kleine Diva. Aber ich glaube, das kommt daher, dass er halt bei Juve ausgebildet wurde. Passt aber auch zu diesem Glamour-Verein. Das stimmt. Er wird irgendwann den Champions-League-Pokal mit dem Brustring nach oben halten. Da bin ich mir sicher. Aber das liegt, glaube ich, wirklich ein bisschen daran, dass er da bei Juve ausgebildet wurde und sich darauf schon ziemlich einwächst. Brustring, denke ich, immer so Nippel-Piercing. Ja, das habe ich. Du hast mich ja vorhin nur nach meinem Geschlecht gefragt, ob das in irgendeiner Art und Weise... Würde es auch einfach reichen, wenn ich scheiß VfL-Fans sage? Ja, du, jetzt musst du es festzorn. Schreib mal scheiß VfL, scheiß Wolfsburg-Fans. Ja, das werde ich dann auch in diversen Foren beim VfL Wolfsburg, obwohl es liest eh keine Sau. Gibt es Foren beim VfL Wolfsburg wirklich? Ich weiß nicht, die sind dabei sind wahrscheinlich nur so Bots. Achso, das kann natürlich sein. Ja, diese komische neue Google AI wird da wahrscheinlich dann antworten. Habt ihr das gesehen? Nee, noch nicht. Jetzt gibt es bei, für die Android Smartphones so eine Möglichkeit, dass man praktisch einen Assistenten irgendwo anrufen lassen kann und der nimmt dann zum Beispiel Reservierungen für dich vor oder macht einen Termin aus beim Friseur. Mit diesen Bewerbungsgesprächen, die jetzt maschinell gemacht werden. Ja, sowas wird wahrscheinlich auch noch kommen, aber das, was ich mir überlegt habe, das gibt's schon. Das ist ja null. Nee, das mit dem Android-Ding da, das ist, so wie es da ablief, schon ziemlich cool gemacht, weil es sich wirklich so anhört, als ob du mit einer echten Person sprichst. Aber das Ding ist ja, du sparst ja null Zeit, weil du musst dir ja das Gespräch danach nochmal anhören. Deswegen verstehe ich den Mehrwert überhaupt nicht. Aber das kannst du vielleicht outsourcen. Na, aber wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du willst jetzt einen Friseurtermin, ja, und sagst hier zu deinem Betriebssystem, mach mal wie heißt, die haben doch immer so dumme Meschert. Namen. Meschert heißt meine, Meschert. Nee, das ist ja ein normaler Name. Es muss ja irgendwie so, Harlekin, ruf mal beim Harlekin an und mach mal so, jetzt musst du dir ja an. Harlekin. Harley Quinn. So, rufst du mal. So, jetzt musst du dir den Kack da nochmal anhören, damit du weißt, ob alles funktioniert. Da kannst du gleich selber anrufen. Na gut, sei es drum. Gut, also, ich nominiert. Guck, wo wir gerade über Harley Quinn geredet haben, Donnerstag echt Deadpool 2. Ach so, ist schon wieder soweit. Ach, deswegen waren die in Berlin. Jetzt verstehe ich das. Da waren ja die Jungs von Deadpool im Olympiastadion. Ich habe mich schon. Hast du den ersten Teil geguckt? Ja, den fand ich gut. Den ersten gut. Ja, ja, fand ich auch gut. Aber jetzt. Aber den zweiten mag ja Ryan Reynolds selber nicht mal. Das stimmt. Aber wenn es diese Gruppendynamik nicht gäbe, dass man da mit schönen, tollen Leuten hingeht, ich würde, glaube ich, gar nicht mehr ins Kino gehen. Es ist nur noch Schrott. Es ist nur noch Avengers. Ja, das war auch was, du. Ja, Superhelden sehe ich jeden Samstag im Stadion. Aber jetzt. Oh, Superhelden sehe ich jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke. Sommerpause. Schön, schön. Kommst, also musst du da eigentlich auf den Tritt? So, jetzt aber. Ab morgen. Aber machen wir denn noch eine Saufsendung? Jetzt bleib doch mal ganz ruhig. Jetzt müssen wir erstmal den Dieter fertig machen. Ab morgen, 15.30 Uhr, das ist Mittwoch, der 16. Mai, könnt ihr abstimmen für den Dieter der Woche. Zur Auswahl stehen wir selber, der Dieter Fußball-Podcast, Scheiß Wolfsburg-Fan und Anastasius Donis. Das sind die, die ihr wählen könnt. So, jetzt kommen wir zu dem Thema. Oh nee, das hasse ich. Vor allen Dingen, ich weiß genau, als der nach Stuttgart kam und ich die ersten mit diesem A.Donis Trikot gesehen habe, wusste ich ja, die haben das wirklich nur gemacht, weil da hinten dann Adonis steht. Und ich dachte mir, wer ist denn so dämlich? Also erstmal, dass der Spieler so blöde ist, sagt ja auch schon einiges aus. Aber welcher Fan ist denn so dämlich und holt sich dann auch noch dieses Trikot, und um da hinten Adonis draufstehen zu haben? Also das ist mir einfach, nee, da bin ich kein Fan von solchen Quatsch-Scheißdreck da. Obwohl es bei uns dreien passen würde. Nee, du hast dich nicht versprochen, die Korrektur. Nee, aber dann ist mir eingefallen, dass man ja grundsätzlich noch bei eBay Buffalo Plateauschuhe kaufen kann. Dann wäre Pocho wieder in der Verlosung. Das ist ja ganz schön gemein von dir. Ja. So, übrigens, jetzt kommen wir zu dem Thema. Das müssen wir jetzt hier schnell noch ausdiskutieren. Ey, du mit deinem scheiß Stuttgart-Spiel, ey. Nee, nicht Stuttgart-Spiel. Chris hat folgendes. Chris, jetzt musst du dein Problem. Du willst doch gleich gucken. Ja, jetzt erläuter erstmal dein Problem. Du brauchst nämlich eine Pause. Ich brauche eine Pause, aber wenn ich jetzt hier so sitze, auf meinen Garten gucke, eine Shisha anhab und einfach mit euch quatsche, das ist wirklich herrlich, es ist wunderschön, aber ich kann einfach über dieses Bundesliga-Produkt nicht reden. Haben wir ja heute wirklich in homöopathischen Dosen nur gemacht. Und das hat mir sehr gut gefallen, das macht mir auch Spaß, dann investiere ich mich auch und da rede ich tatsächlich sogar ab und zu. Aber über die Bundesliga, das ist so langweilig. Das ist aber Gott sei Dank jetzt auch vorbei. Über die WM habe ich auch Bock zu reden, aber ich will unbedingt mit euch beiden nochmal saufen und in allen 141 Nationen anrufen. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich erstmal mittelfristig nicht funktionieren, wenn dann nach dem Urlaub, dann müssen wir dann nochmal privat reden. Also folgendes, für alle Dieter-Zuhörer wird das jetzt wie folgt ablaufen. Wenn der Chris seine Pause braucht, ist das natürlich völlig in Ordnung. Meine Fresse, ist das ein dummes Schwein. Grundsätzlich könnt ihr beide doch podcasten. Genau, ihr das will ich nur jetzt. Nein, genau das möchte ich doch jetzt gerade. Ich sag, wie es ist, ihr habt doch nur aus, Angst, ja. dass wenn wir diese Regel machen, dass ihr beide auch mal gerne ohne mich podcasten könnt, dass ich mich in 2 Jahren erst wieder melde. Da habt ihr doch Angst vor. Nee, eigentlich haben wir davor keine Angst. Wir haben das untereinander besprochen, Pocho und ich, und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir einfach ganz normal weitermachen. Und wenn du Zeit hast und Lust hast, meldest du dich. Das haben wir untereinander so besprochen. Und das wollte ich jetzt gerade eben allen Zuhörern mitteilen, dass sie natürlich keine Sorge haben müssen, dass wir jetzt Dieter direkt einstampfen, sondern Pocho und ich, wir machen ganz normal weiter. Und wenn der Chris eben Lust und Zeit hat, dann ist er auch wieder mit dabei. Nicht, dass sich die Jungs da draußen wundern, warum du auf einmal dann andere, oder also halt nicht dabei bist. Das ist alles, was ich jetzt hier mitteilen wollte in dieser Mitteilung. Weil es ja schon ein bisschen überraschend kam, dass du jetzt keinen Bock mehr hast, nachdem du vorher noch erzählt hast, du möchtest über WM und sonst alles sprechen. Und jetzt ist ja gerade. Das habe ich ja auch gar nicht ausgeschlossen. Ich habe ja auch gerade gesagt, dass ich über die WM reden will. Aber die WM ist nicht nächsten Dienstag. Ist doch völlig okay. Das haben wir ja von Anfang an gesagt, dass wir da uns nicht auf irgendwas festlegen und dass es so und so oft sein muss und was weiß ich, sondern jeder so, wie er kann und wie es passt. Und das heißt natürlich auch nicht, dass Pocho und ich jetzt jede Woche senden, gar keine Frage. Nur ich verstehe das, wenn du jetzt sagst, ne, Bundesliga ist für mich jetzt nicht so interessant und ich finde nichts Schlimmeres, als was gucken zu müssen, nur damit man dann darüber reden kann. Weil ich guck's ja nicht mal. Momentan. Das macht auch null Spaß. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest dir den Scheiß angucken, nur damit du jetzt hier darüber reden kannst. Thema Wrestling. Wir haben das ja schon mal durch. Das ist wie eine Qual, sich dann da hinzusetzen und drüber zu sprechen. Und deswegen wollte ich das nur erklären, damit jeder Bescheid weiß, wenn du nicht dabei bist, dass das nichts damit zu tun hat, dass du jetzt keinen Bock mehr hast auf Podcasten oder sonst irgendwas. Weil bei uns kann man das relativ schnell denken, Chris. Da wirst du mir nicht widersprechen. So, sondern dass es halt damit zusammenhängt, dass es vielleicht auch mal zeitlich nicht passt, beziehungsweise deine Interessen dann doch ein Stück weit breiter gestreut sind als nur Fußball, was völlig in Ordnung ist. Also nur darum geht's. Es geht überhaupt nicht darum, jetzt hier irgendwie eine große Nummer daraus zu machen. Es ist eine reine Erklärung an die verehrten Hörer, die ich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, großartig finde, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass wir nach 10 Folgen schon wieder ein relativ solides Abonnentenniveau haben. Also das erfüllt mich ein bisschen auch mit Stolz. So. Ja, finde ich schön. Habt ihr noch abschließende Worte? Wann gehst du denn jetzt in Urlaub? Ich gehe nächsten Samstag. Also jetzt, diesen Samstag bin ich noch da und nächsten Samstag geht es für mich dann in Urlaub. Bis den darauf folgenden Sonntag. Ich bin ab 11. Im Urlaub. 9 Tage. Ihr macht beide auch einen Vlog, ne? Ihr macht beide einen Vlog über den Urlaub. Natürlich, einen Haul machen wir, wie ich in Bayern. Ich habe mir extra so ein Team, habe ich mir, das von All the Way Up, von Daniel Up, die fahren mir die ganze Zeit hinterher mit schnellen Autos und filmen mich dabei, wie ich auf dem Aber jetzt möchte ich das grade. Große Aber, das positive Aber noch dazu sagen. Ich habe den ganzen Juni und Juli Urlaub / Elternzeit. Also ich habe 8 Wochen im Grunde genommen Zeit, wenn ich denn im Lande bin. Versteht er, was ich Ach so, will. ja klar. Also das, wie gesagt, um das hier auch nochmal öffentlich zu kommunizieren, kein Problem. Keine Frage. Wenn es irgendwie die Möglichkeit, am liebsten würde ich zum Beispiel nach jedem Spiel der deutschen Nationalmannschaft eine neue Folge aufnehmen. Nur, wenn das Spiel um 23.10 Uhr zu Ende ist, ist mein Interesse nicht mehr allzu groß, dann noch eine Stunde einen Podcast aufzunehmen und anschließend. Ach, du meinst noch am selben Tag? Ich fand das ziemlich cool vor 4 Jahren, dass direkt danach, gerade auch mit der Streaming-Möglichkeit jetzt beim Podshow, dass direkt danach über Fußball gesprochen wurde. Das hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Nur, wie gesagt, es ist schon ein bisschen anstrengend, wenn du da dann bis nachts 12:30 an dieser Mühle hier sitzt und Dann auch die Frage, wie das Guck-Setup ist. Ne? Also ihr guckt ja wahrscheinlich auch nicht immer alleine und willst ja noch rausschmeißen. Alleine. Ich gucke, jetzt verrate ich dir was. Es gibt keine Menschen, die mit mir Fußball gucken wollen. Auch nicht im Stadion. Aber man trifft sich ja nicht unbedingt. Natürlich gucken wir dann hier im Fußball auch, aber es geht ja dann auch, dass die Feuerstelle an ist, dass da eine Shisha glüht das ist und bei dass mir, da der Grill an ist. Ich bin in der Hinsicht ein ganz komischer Mensch. Im Stadion wurde ich mehrfach jetzt schon drauf angesprochen, warum ich mich nie freue. Ich kann es nicht. Ich bin so angespannt. Also bei Spielen vom VfB da fällt ein Tor und ich stehe auf und stehe einfach nur da. Du analysierst natürlich auch direkt, was schiefgelaufen ist, ne? Das stimmt nicht, aber nee, also es ist, ich weiß nicht, woher das kommt. Es ist auch nicht so irgendwie, dass ich da so emotional an den Verein in dem Moment gebunden bin. Weißt du, dass du so Angst hast, das könnte man noch verlieren oder sonst irgendwas. Nee, ich kann mich einfach nicht freuen. Ich kann das nicht nachvollziehen, wie Leute da so rumspringen können. Obwohl, ich dazu sagen muss, beim 3:1 am VfB habe ich hergerufen. Da war es dann schon schön. Ja, lass doch mir meine Freude. Einmal in 1000 Jahren gewinne ich hier mit meinem Club gegen Bayern München. Das passiert. Ich weiß jetzt schon, dass wir das bitter bereuen werden, diesen Sieg. Die bomben uns an 9 Kisten rein in der nächsten Runde. Das weiß ich jetzt schon. Das lassen die in Leben. Da kannst du aber einen drauf lassen. Wenn die das nächste Mal in Stuttgart sind, werden die nochmal 20% extra oben drauf packen. Das sind alles so Typen, die da bei Bayern spielen. Wo sie dann bei 40% wären und was leider reichen wird. Brechen wir auseinander. Ja. Das 40% reichen. 40% Bayern reichen gegen 110% noch ganz kurz, das mit Dybala scheint konkreter zu werden. Ich habe heute gelesen, dass es vom Tisch ist. Ach, hör auf. Ich habe gelesen, dass es nicht dazu kommen wird. Ja, aber du weißt ja, wie das ist in diesen Transferzeiten. Da. Was hast du denn da gelesen? Warte, ich kann es dir gleich genau sagen. Da, so viel Zeit muss einfach. Ist ja ein Fußball-Podcast, da kann man auch mal gucken, was es hier für Quellen gibt. Oh, hier, VfB Wunschspieler soll vom FC Bayern kommen. Kann ich auch pluggen, Sebastian Rudi. Lewandowski. Achso. Jetzt kommt natürlich erstmal Werbung. Lewandowski als Ginczek-Backup wäre aber auch geil, ne? Ja, ich weiß nicht, eher ein Tausch. Also ich glaube, Ginczek und Lewandowski, das neutralisiert sich. So. Also, dass wir Ginczek kriegen und ihr Lewandowski plus 60 Millionen. So, jetzt pass auf, hier. Giuseppe Marotta, der übrigens die Marotten erfunden hat. Hat sich zu und auch den Marotti-Mor, die Schokolade, hat er auch erfunden. Achso, das kenne ich gar nicht. Zu den Wechselgerüchten um Paulo Dybala geäußert. Die Juve-Offensive war in diesem Jahr von der höchsten Qualität und kann sogar mit Real Madrid mithalten. Beim Blick auf die Zukunft müssen wir in junge Spieler investieren, aber wir haben auch Dybala und Bernardeschi. Deschi, ja, der ist auch nicht schlecht. Die nicht mal 26 Jahre alt sind. Sie werden sicher bei uns bleiben. Punkt. Hat gesagt? Giuseppe Marotta gesagt. Ja, aber was macht der? Ist der? Jetzt versuche ich auch gerade rauszufinden, wer das sein soll. Putzfrau oder was in der Akademie? Ah, nee, das ist der Generaldirektor von Juve. Okay, dann ist das eine Ansage. Ja, gut. Die Baller jetzt kann man natürlich wieder sagen, ist das hier Säbelrasseln oder was, dass man da noch... Ja, das weißt du nie. Millionen kriegt. Ich weißt dachte, der nie. Hat eine Ausstiegsklausel. Ich meine, der hat eine 100 Millionen Ausstiegsklausel. Ja, dann kannst du ja gar nichts machen als Verein, wenn da jemand die 100 Millionen hinlegt. Kannst du nichts machen. Du kannst nur upgraden seinen Vertrag. Erst am gestrigen Montag holte der VfB Stuttgart zum Rundumschlag aus und verkündete 5 Neuzugänge. Abgeschlossen sind die Planungen für die Saison 2018-19 aber noch nicht. Der Königstransfer soll nach dem Willen der Schwaben aus München kommen. Der VfB Stuttgart hat einen Transfer von Sebastian Rudi noch nicht aufgegeben. Laut Sportbild ist der zentrale Mittelfeldspieler der Wunschkandidat bei Trainer Don Korkut und Sportvorstand Michael Reschke. Rudi, ja, wir sagen nur noch Michael, weil es ist ein International Boy. Der hat nämlich in Man City mit den ganz Großen gesprochen. Rudi war erst vor der Saison von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern München gewechselt. Am Samstag soll es vor der Partie gegen München zu Gesprächen zwischen Bayern-Verantwortlichen und den VfB-Chefs gekommen sein. Weil ich jetzt arroganterweise sagen könnte, haben oder was? Um eine Ausleihe ist zudem Schalke 04 bemüht. Ach, die wollen den nur ausleihen, Schalke. Die wollen den nicht kaufen. Ich dachte, die wollten den auch kaufen. Der Rekordmeister hat aber eigentlich kein Interesse daran, Rudi abzugeben. Wahrscheinlich ist er einfach für Bayern München, Rudi ist ja erst 28, der ist wahrscheinlich einfach noch ein junges Talent für den FC Bayern. Ich denke auch, ja. Erst mit 38, 39 wird man sagen, jetzt kommt wirklich der Durchbruch. Aber ne, wenn man bei Gladbach ausgeht, die haben die richtigen Knaller an der Angel. Ne? Wen denn? Ja, Ryan Brewster, wer kennt den nicht, ne? Ach, das habe ich gelesen, dass es da so Stress gibt mit Tottenham oder so. Nee, der ist von Liverpool. Aber mit denen gibt es irgendwie Stress um den Spieler, oder? Nee, das mit Oxford. Boah, das blickt ja kein Mensch mehr bei euch. Chamberlain? Ja, genau. Okay. Den wollt ihr, gibt es da sonst noch Gerüchte beim Fohlen? Nee, das ist bei den Fohlen leider im Moment ein bisschen seltsam. Es gibt eher Gerüchte. Wie sieht da die Kriegskasse aus eigentlich? Ja, die Kriegskasse ist gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Also das geht schon. Damit hat man immer noch von den Chaka-Millionen, ja. Ja, wahrscheinlich. Der Flacco soll ja auch verkauft werden jetzt. Da Flacco kommen wir auch nochmal. Ja, da kommen wir auch nochmal. Das ist der 100-Millionen-Transfer. Ja, ich glaube auch, mindestens. Und dir, der Irre da im Sturm, der ist ja auch weg. Hä? Na, Drimmitsch. Rimmitsch soll weg, dann wird auch schon wieder darüber gesprochen, dass Bobadilla schon wieder verkauft werden Stimmt, soll. Stimmt, der soll gehen, ja. Ja gut, also Raphael, der bleibt aber noch 10 Jahre. Weißt du, was ich euch empfehlen würde, Pocho? Ja. Versucht euch den Finn Bogason zu holen. Ja, ob man den kriegt, das ist immer die zweite Frage. Klar. Ich warte einfach mal. Der Popel Dia kann wieder zurückgehen und dann legst du da noch einen Zehner drauf und dann hast du den, Finn Bogason. Ja. Das ist ein guter Mann für euch. Ja, warten wir mal ab. Oder, wenn ihr richtig cool seid, hat heute nämlich auch der Max vom Rasenfunk gesagt, und das ist gar nicht so dumm, wenn ihr richtig cool seid, versucht ihr den Ginczek zu kaufen. Denn so ein Stürmertyp fehlt Gladbach. Das stimmt, das ist gar nicht verkehrt. Und wenn du, glaube ich, wenn du Ginczek eine Perspektive aufzeigen kannst, ja, so sagen, ja, also du bist nicht der Zuspieler von Mario Gomez, sondern du bist unser Stürmer. Da wolltest du doch sagen. Dann kann ich mir vorstellen, dass Daniel Ginczek zumindest drüber nachdenkt, ob er nicht in der nächsten Saison nicht international spielen will. Europapokal! Europapokal! Das wird so ein Fest, wenn wir 21:05 Uhr, wenn wir da gegen Buxtehude spielen. Spielt ihr Euroleague oder was? Wenn ihr Pokalsieger werdet, sind wir dabei. Yeah! Geil! Geil, Alter. Das wird der Hammer. Übrigens fand ich es gut, im VfB-Fanclub wurde vorgeschlagen, dass die Ticketpreise halbieren sollten. Und den Vorschlag finde ich echt nicht dumm. Weil du hast ja immer das Problem, Europapokal interessiert keine alte Sau, geht keiner ins Stadion gegen unattraktive Gegner. Nicht nur das, diese Anstoßzeiten. Es gibt ja, natürlich, auch, das geht gar nicht. Nun und Brot stehen. Wenn ich da um 21 Uhr Anpfiff habe, bist du um 0 Uhr 15, 20:30 zu Hause. Da hat doch keiner Bock. Aber wenn die jetzt sagen würden, hier, pass auf, Haupttribüne kriegst du für 20 Euro und die andere Scheiße da für 15 Euro, ist das Stadion definitiv, na voll vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall, es werden mehr Leute ins Stadion kommen. Und das führt dazu, dass natürlich eine bessere Stimmung ist und dann vielleicht beim nächsten Mal noch mehr Leute kommen, weil sie so gesehen haben, Mensch, das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Aber wenn du jetzt das erste Spiel siehst, in einem Stadion, wo 60.000 Leute reinpassen und es sind 10.000 da, dann sorgt das nicht unbedingt dafür, dass man sich auch aufs zweite Spiel freut zu Hause. Also ich glaube, das ist gar nicht dumm, wenn man die Preise ein bisschen senken würde. Und das beflügelt natürlich auch die Mannschaft. Ne? 10.000 nicht so wie 50, die dann da wären. Ja, genau, das kommt noch dazu. Also ich finde den Gedanken gar nicht dumm, aber wird wahrscheinlich nicht dazu kommen. Geht ihr potenziell in eine Euroleague-Saison, um zu sagen, schön, dass er da mitspielen dürft? Dazu habe ich natürlich auch im STR-Podcast was gesagt. Übrigens, der STR-Podcast, den könnt ihr auf iTunes euch mal reinlöpeln. Da wird nämlich in 20 Minuten alles Wichtige rund um den VfB Stuttgart von mir erläutert, sehr eloquent, richtig gut gemacht. Also da habe ich mir selber schon mal das ein oder andere Mal ein Lob ausgesprochen für. So, jetzt kommt's aber. Ich würde die Sache so angehen, wir müssen ja Quali spielen. Zweite Quali-Runde und die beginnt ja, ja, das tut erstmal richtig weh und die beginnt ja vor allem schon Mitte Juli, irgendwie 25. Juli oder so, also Mitte, Ende Juli. Und ich würde das Ding wirklich so angehen wie so Testspiele. Ja? Also scheiß drauf, da muss nicht jemand vorher aus dem Urlaub zurückkommen von den Nationalspielern oder so. Und wenn wir dann mit der zweiten Mannschaft antreten, wirklich völlig entspannt in die Sache reingehen, weil ganz ehrlich, keiner ist auf das Geld angewiesen und keiner der Fans sagt jetzt, oh, wir müssen da unbedingt uns qualifizieren für, sondern das ist cool und jetzt machen wir es halt, beziehungsweise wenn es dazu nicht kommt, weil Frankfurt gewinnt, ist auch keiner böse. Das ist so richtig Bock, um das mal auf den Punkt zu bringen, hat eigentlich keiner. So, und ich würde da wirklich ganz entspannt diese Spiele bestreiten, als Testspiele das Ganze nehmen und wenn ich mich qualifiziere, ist es eben so und dann würde ich die Euroleague einfach wirklich hinten anstellen. Also da würde ich halt sagen, okay, vielleicht bringe ich dann eher mal Spieler, die gerne im Ligabetrieb häufiger spielen würden, aber eben nicht zum Zug kommen. Also ich würde das wirklich so als also auch so wie alle anderen, nicht mit voller Kapelle, sondern na, Köln hat das glaube ich so schon ernst genommen. Oder? Köln ist da schon mit voller Kapelle angetreten. Kann sein. Also ich sag mal so, die Spiele an sich sind ja nicht so sehr das Problem. Das hörst du ja immer wieder. Wenn wir zweimal in der Woche spielen, ist es eigentlich nicht das Problem, sondern die Regeneration dazwischen und dann eben, wenn du junge Spieler hast, das fehlende Training, das macht sich bemerkbar. Also gerade bei Vereinen, die darauf angewiesen sind, Spieler besser zu machen, und das ist der VfB, der hat halt Spieler, die ausgebildet werden müssen, fehlt dieses Training und sorgt dafür, dass die Spieler sich nicht weiterentwickeln und dann stagniert die komplette Mannschaft. Und das musst du vorbeugen, indem du sagst, okay, du kannst jetzt hier nicht englische Woche spielen mit ganz jungen Spielern, weil die eben dann nur noch spielen, regenerieren und sich nicht verbessern können. Und dem musst du entgegenwirken, indem du sagst, okay, von mir aus spielen in der Europa League dann hauptsächlich erfahrene Spieler plus dann den ein oder anderen, der halt sonst nicht zum Zug kommt. Aber das wirklich so als Testspielform ansehen. Und ich weiß, dann werden viele, gerade vielleicht Frankfurter sagen, ah, wie kann das sein, die vertreten uns so schlecht, aber das wäre mir als VfB Stuttgart völlig scheißegal. Ja, also, weil ganz wichtig wird sein, ganz schnell wieder 40 Punkte zu bekommen. Das ist das Saisonziel für mich jedenfalls in der neuen Saison. 40 Punkte und dann nichts mit dem Abstieg zu tun haben und alles gut. Aber das wird schwer genug. Also diese Europa League geht mir eigentlich am Arsch vorbei, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ja, so wie allen, die mitspielen. Ich weiß gar nicht, wer da im Finale ist. Aber ganz ehrlich, wenn du also Leipzig muss den Anspruch haben, da ins Halbfinale oder sogar ins Finale zu kommen mit der Mannschaft. Das muss auch das eine interessante sein. Geschichte diese Saison, nächste Saison. Ja, da bin ich auch gespannt. Auch Hoffenheim mit Champions League und alles, wird auch gut. Ja, das stimmt. Da gibt es einige interessante Themen und ich bin mir sicher, dass wir den Chris häufiger hören werden als nicht. Als uns lieb ist. Naja, das hast du gesagt. So, jetzt aber alle ins Bett und wir hören uns dann. Alle, schön Halle gucken. Zumindest hören wir uns mindestens mit zwei Mann nächste Woche Dienstag wieder und vielleicht dann sogar mit drei, wenn wir den Chris überreden können. Stimmt's, Chris? Ja, doch, weil dieses Setup gerade finde ich so geil. Sowas Entspanntes habe ich noch nie gemacht. Halt es eigentlich sehr? Nö. Okay. Nö, ne? Halt nicht so sehr. Nur ein paar Bretter. Ein paar Bretter sind hier. Und ja. Nee, ich glaube, ich hole mir auch für nächsten Dienstag hole ich mir auch einen ganz besonderen 187 Straßenbande Tabak. Und ich hole mir das neue Album von Haftbefehl 069. Bis dann. Tschüss. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.